lass uns den Kreis ein bisschen schließen, auch dass wir uns näher kommen und nicht so sehr laut sprechen müssen. Wir sind nicht so eine große Gruppe, aber ich freue mich sehr, wie viele heute gekommen sind. Ich heiße Alexis Heimann-Wolf, das ist Eve Mettler. Hallo. Und vielleicht willst du anfangen, uns zu sagen, was uns hierher. Genau, also was bringt uns so zusammen, ne? Das ist so die Europa City, die da wächst, aber auch eben, was die Europa City mit uns macht, uns als Berliner, aber auch als Nachbarn der Europa City. Ich habe ja selber mein Atelier hinter Schering am Ufer, also ich sehe, wie die Stadt da wächst. Lautlos, wie ich gesagt habe, das heißt lautlos auch irgendwie lautlos im Sinne von abseits einer bestimmten Öffentlichkeit. Das heißt, die wächst lautlos, das passiert eigentlich, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man damit reden kann oder dass man damit austauschen kann. Das passiert einfach. Und man muss einfach das einfach in Kauf nehmen, hat man so ein bisschen das Gefühl. Und wir möchten, Alexis, und ich und auch mit unserem Projektpartner auch Achim Längerer, der noch kommt, der diesen Raum macht in Wedding, Scriptings, im afrikanischen Viertel, eben versuchen, über das nächste Jahr eine Gruppe zu bilden, ein Zusammensein zu bilden, das versucht zuzuhören, wie diese Verbindung sich schafft, zwischen dem Entstehenden und dem Entstehenden. Dazu kommt noch für mich persönlich noch eine andere Geschichte, ist das heißt Europa City und der Name finde ich jetzt einfach nicht nichts aussagend. Europa ist ein schwieriges Thema, es ist ein schwieriges Wesen, mit dem wir uns auseinandersetzen, ob wir wollen oder nicht. Wir sind Teil davon. Und es gibt, sagen wir mal, in den Namen auch Hoffnungen und es gibt in den Namen auch Enttäuschungen. Und die Frage ist jetzt auch, es ist ja immer die Frage, wo findet Europa statt oder wo baut sich Europa an? Komm, Achim, komm, kannst dich auch einfach... Achim Längerer, der eben Scriptings betreibt im afrikanischen Viertel und der auch Partner ist für unser Unternehmen. Der sich mit der S-Bahn nicht so gut auskennt, den deshalb eine Stunde hierher gebraucht hat. Aber, Entschuldigung. Du wärst schneller gegangen. Ah, absolut, zum Beispiel Fahrrad neu kaufen. Okay, also, Entschuldigung. Ja. Genau. Also es ist eine ganz besondere Situation, dass in der Stadtmitte, wirklich im Stadtzentrum, dass ein neuer Viertel gebaut wird. Und es wird mit bestimmten Ideologien gebaut, es wird mit bestimmten Intentionen gebaut und es wird mit einer bestimmten Ausstrahlung gebaut. Da gibt es bestimmt eine Bandbreite von Reaktionen der Europa City gegenüber. Also für manche Menschen ist es ein neues Zuhause schon. Aber da ist etwas, was sich besonders anfühlt in der Europa City. Und ich glaube, da gibt es auch einen sehr starken Kontrast zwischen der Europa City und was am Rand der Europa City steht, liegt, bewegt. Und einer von den Impulsen, mit dem wir ausgegangen sind, ist die Idee vom Zuhören in einer demokratischen Gesellschaft. Irgendwie politische Prozesse laufen ab. Wer hört wem zu? Wer wird gehört? Und wer hat die Folgen der Entscheidungen oder so? Oder wie laufen Entscheidungsprozesse ab? Und wir wollten mit diesen Spaziergängen das Zuhören üben, weil es wird so viel Fokus drauf gelegt, was man sagt oder was gesagt wird, aber über das Zuhören und das sich öffnen für irgendwie eine Landschaft aufzunehmen oder auch einfach eine Gruppe zu bilden von Leuten, die sich vorher vielleicht nicht gekannt haben. Also das ist Teil unserer Intention mit diesen Spaziergängen. Und wir wollen auch immer durch diesen Rand gehen, diese komplizierte, interessante Reibungsfläche, könnte man sagen, zwischen alt und neu. Und wir wollen das eigentlich körperlich mit unseren Körpern und mit dem Körper, was wir hier als Gruppe bilden, wir wollen das überqueren, verbinden und mit unseren ganzen Selbst, unsere ganze Aufmerksamkeit. Wir sind eine Art mobiler Kulturraum. Temporärer mobiler Kulturraum. Und ein Buch, mit dem wir auch arbeiten und das inspiriert hat, heißt The Force of Listening, also die Kraft des Zuhörens. Und darin steht, dass in manchen europäischen Sprachen das Wort für Zuhören, sentire in Italienisch, heißt gleichzeitig fühlen und hören. Und was wir gerne zuerst... Also erstmal würden wir gerne eine kurze Vorstellungsrunde machen, dass jeder kurz seinen Namen sagt und was entweder an diesem Spaziergang oder an dieser Situation besonders interessant ist. Also muss nicht den Kopf zerbrechen, aber einfach kurz, dass wir einen Kreis bilden und dann wollen wir in den Sinn kommen und dann gehen wir los. Vielleicht an dem Stelle, vielleicht fangen wir den Kreis kurz so an, weil dann können wir erstmal Rainer Hehl noch kurz vorstellen, der sich vorstellt, haben wir extra eingeladen, der noch später auch aus seiner Sicht als Urbanist und Unterrichtender im Thema Urbanismus und informelle Architektur, Stadtentwicklung noch was sagen wird. Und wir möchten auch vorstellen Gilles Aubry. Tonkünstler oder Künstler und er ist auch eingeladen, mit uns unser Spaziergang aufzunehmen. Was wir heute sagen werden, hören werden, nimmt er auch auf und das werden wir auch auf alle Spaziergänge machen. Und dieses Material wird dann später nochmal zusammengeschnitten und wir werden es gemeinsam nochmal anhören können. Also wir werden hören können, was wir gehört haben, um auch unser Gedächtnis aufzubauen über wie hat das geklungen? Wir hören können, was Sie gesagt haben, nicht was Sie gehört haben. Danke. Auch beides. Beides ist richtig. Ja. Daher würde ich jetzt mal sagen, wir haben zwei Freunde mit uns. Wir haben das Mikrofon von Gilles und ich bin auch gewired. Wir haben auch ein mobiles Gerät, das auch ein Pudel. Das ist unser Pudel, der auch manchmal mit uns rumspazieren wird. Den werden wir uns auch hin und her geben können. Genau, das sind unsere, sagen wir mal, unsere Mithörerfreunde. Wenn jemand was dagegen hat, dann muss er mit uns nachher reden. Aber wir hoffen, dass wenn ihr heute mit an dem Spaziergang beteiligt, dass ihr eigentlich damit einverstanden seid. So, und damit würde ich gerne die Runde weitergeben. Und ja, ich bin Frank, bin neugieriger Rentner, bin hier 10 Jahre bis 62 in der Lehrter Straße groß geworden, wohne immer noch in Moabit. Mich beschäftigt natürlich, was da entsteht und der, ich würde sagen, fast katastrophale Wandel, der Lehrter Straße blüht, zeichnet sich jetzt so langsam ab. Und ich bin eigentlich neugierig, was hinten an der Heidestraße passiert. Habe eigentlich auch früher sehr viel Stadtführung und sowas gemacht. Also ist auch aus einer inhaltlichen Sache auch Interesse noch. Ja, mein Name ist Uwe Bressen. Ich lebe und arbeite am Nordufer. Mich interessiert die Entwicklung ganz allgemein, weil ich finde, da wächst jetzt ein Moloch ran und die Konsequenzen daraus sind für die Zukunft noch gar nicht abzusehen. Sind, ne? Ja. Ja, ich bin Susanne. Ich wohne seit langer Zeit in Wedding, seit 30 Jahren und bin dorthin gezogen, als die Mauer noch stand. Da war es ganz ruhig und dann kam die Phase der Wiedervereinigung, große Aufregung. Und ja, ich finde das interessant, wie sich Geschichte im engsten Umfeld widerspiegelt. Ja. Ich bin Beate, ich arbeite am Museum Europäischer Kulturen. Das heißt, da ist schon mal Europa eine Verbindung, aber was mich besonders fasziniert, ist Museum und Ausstellung außerhalb des Museums, das heißt außerhalb des geschützten Raumes zu zeigen. Ich habe schon etliche Ausstellungen im öffentlichen Raum gemacht, im halböffentlichen Raum, und diese Wechselwirkung ist eine ganz andere, als wenn man im geschlossenen Museumsraum Themen zur Diskussion stellt. Und Urbanistik ist für mich auch eines der künftigen Themen zusammen mit Migration. Insofern, es ist alles in Bewegung, also mobil. Ja, ich bin Michael, ich wohne seit mehr als 30 Jahren hier in Moabit, nicht gleich direkt hier neben, sondern eine halbe Stunde zu Fuß darunter. Ich interessiere mich stark für das, was um mich herum passiert, also was in Moabit passiert, was im Wedding passiert und natürlich auch im weiteren Raum. Ich betreibe seit vielen Jahren auch einen Blog, in dem ich relativ viel, vielleicht im Moment nicht mehr so viel, über Moabit schreibe. Und ich finde es einfach wahnsinnig interessant, was hier passiert, einerseits. Andererseits auch recht traurig, mit welch mittelmäßiger Architektur dieser prachtvolle Bahnhof umstellt wird, sodass er irgendwann gar nicht mehr zu sehen sein wird. Und ich glaube, die Europa City entwickelt sich auch nicht zu einem architektonischen Highlight, wo man durchläuft und sagt, boah, das ist ja eine super Architektur. Und das finde ich dann traurig, aber andererseits bin ich auch noch nicht wirklich durchgelaufen, von daher freue ich mich heute auf den Tag, um das selber nochmal vor Ort zu sehen. Ich heiße auch Susanne und ich mache in dem kleinen Nachbarschaftsladen hier in der Lehrter Straße mit. Und ja, wir haben das natürlich von Anfang an irgendwie mit Bebauungsplan, Einwendungen und so weiter begleitet und auch ganz viele Sachen angemerkt, wo man jetzt vielleicht schon tatsächlich gemerkt hat in der Verwaltung, dass sie blöde geplant haben, wie zum Beispiel keinen Standort für eine Schule vorgesehen oder. Da will ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich wohne seit 37 Jahren in der Lehrter Straße im gleichen Haus, aber schon in der 6. Wohnung. Oder ist es die 7.? Ich weiß es nicht. ja, das reicht. Ja, ich bin Jürgen. Ich bin 1984 nach Berlin gekommen, wohne jetzt seit knapp 20 Jahren hier in der Lehrter Straße, seit 84 halt in Moabit. War, als ich das erste Mal nach Berlin kam, zu einem Bürgerinitiativen Verkehrskongress 78, hier auch schon mal durch die Lehrter Straße mitgefahren mit der Bürgerinitiative Westtangente, die sich gegen den Abriss der rechten Straßenseite von hier aus gewandt hat. Und ich habe auch im Bereich Europa City in der Vergangenheit schon vieles erlebt, nämlich auch noch die Phase, als der Containerbahnhof noch ausgebaut wurde. Also ein Bekannter von mir, der deshalb seine Wohnung schon verloren hat, weil da Eisenbahnhäuser abgerissen wurden, die für den Ausbau. Und der Wandel ist durchaus immer wieder wechselweise, ist also eine sehr interessante Geschichte. Aber das gilt ja eigentlich schon seitdem das aus der Heidelandschaft hier mal irgendwann sich weiterentwickelt hat. Ja, ich bin der Norbert, komme vom Wedding drüben, von der Schillerhöhe. Und mich interessiert es natürlich sehr, was hier nebenan passiert, und beobachte es auch sehr gerne und habe da auch gern Teil dran, das mitzuerleben. Ja, ich bin Martin, ich bin auch schon seit über 20 Jahren hier in der Straße, wohne hier und betreibe auch ein kleines Café in der Straße, habe früher auch das Theater in der Kulturfabrik mitbetrieben und bin hier auch beim Fußballverein in der Straße aktiv, und deswegen finde ich es ganz interessant, hier das vielleicht mitzubegleiten und mitzubeobachten, was hier so passiert. Mein Name ist Rainer, ich bin Romanist und Landschaftsgärtner, und wohne seit 40 Jahren hier in Moabit und ungefähr seit 30, 35 Jahren hier in der Lehrter Straße. Und war auch mal zeitweise hier Landbesetzer, aber das ist jetzt vorbei. Und eigentlich komme ich aus Norden von Afrika und bin dann erst seit komme aus einer deutsch-französischen Familie und möchte, dass Frankreich heute Abend Weltmeister wird. Frankreich? Das ist keine Chance. Frankreich ist Weltmeister. Ja. Ich bin Jutta und arbeite an der Kulturfabrik mit Kindern. Also ich bin Leiterin des pädagogischen Teams und durchstreife mit den Kindern unter verschiedenen Projektideen seit 10 Jahren hier den Kiez, damit die den kennenlernen und auch verstehen, was hier passiert. Und deshalb bin ich natürlich auch super daran interessiert, damit ich denen auch was vermitteln kann. Ne? Jetzt haben wir ein Projekt, das heißt Bewegungsräume. Jetzt machen wir es mit Rollern und Skateboards. Klingt toll. Okay. Und ich habe noch ganz viele alte Fotos von dem Kiez. Ich bin Annalena. Ich mache auch ein Online-Magazin zum Thema Stadt. Deswegen beschäftigen mich städtische Räume und finde dieses Areal deswegen interessant, weil es so heterogen ist und oft eine lange Zeit eine Brachfläche war, also so ein potenzieller Ort. Und guck, ja, sozusagen im Vergleich zu dem, was jetzt dort passiert, ist es halt eine Brachfläche gewesen oder jemand, also ein anderer Ort. Eine Oase. Ja, genau. Das und ich mache auch Radio, deswegen finde ich es interessant, den Hörsinn zu stärken oder darauf zu achten, was man hört. Ich bin Florian, habe durch Zufall vor ein paar Tagen Alexis kennengelernt und auch hiervon erfahren. Und ich fahre auch hier immer vorbei und beobachte das, wie das so irgendwie aus dem Boden gestampft wird. Und bin sehr interessiert, da ein bisschen mehr drüber zu erfahren. Ich bin Hans, ich wohne auch im Wedding, wie die Nachbarn links und rechts neben mir und kenne den Bereich der Europa City seit einigen Jahren vornehmlich so als Transitraum, sowohl auf Seiten der Lehrter Straße wie auch drüben am Kanal, und ist eigentlich tagtäglich bei mir irgendwie präsent. Ich bin Christine und wie bereits angedeutet wurde, auch im Wedding, am Krematorium wohnhaft und allgemein interessiert an Stadtentwicklung und habe noch keine positive oder negative Meinung zu dem, was die Europa City da wird, weil ich zu wenig informiert bin. Sehr gut, vielen Dank. Super, vielen Dank. Wir haben jetzt ungefähr so einen Sinn. Wir werden jetzt vielleicht ziemlich schnell jetzt zum Spaziergang selber kommen. Nochmal ganz klar, das ist keine Führung. Also wir werden euch nicht zudeckeln mit Informationen. Wir werden eher zusammen euch Fragen stellen und zusammen die Sachen anhören erstmal. Wir werden auch euch zuhören, weil ihr auch jeder für sich vieles schon weiß oder Interessen hat, Erfahrungen hat. Das heißt, dass wir würden das auch sammeln und zusammen erzählen. Ja, es gibt, weil das Projekt, es geht auch teilweise um öffentlichen Raum, um also Raum für Kultur, Raum für freie Rede. Und irgendwie, wenn es das gibt, Freiraum. Irgendwie diese freie Raum. Und es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Räume mit unterschiedlichen Charaktere und in unterschiedlichen Geschichten. Wir wollen auch unsere Sinnen aufmachen irgendwie und Energie da investieren, was wir erleben. Nicht nur, was wir denken oder was wir urteilen erstmal, obwohl wir sind nicht gegen Meinungen, weil wir haben die auch und die sind wichtig. Und, aber da ist, also das Projekt hat, ist ein künstlerisches Projekt und das, wir versuchen dadurch irgendwie alle Sinnen, also unsere Ratio, unsere Gefühle, die Intuition, das, was man spürt, also die sind hier alle relevant. Und da wollen wir zusammenkommen in diese Art und ja, die Landschaft zu hören und einander zu hören und Fragen stellen und Diskussionen ermöglichen und einfach beobachten und diesen Platz besetzen. Das Erste würden wir jetzt machen, ist so eine kleine Übung. Ja, wir kommen macht euch nochmal so ein bisschen im Kreis. Ganz kurz. Ihr seid ja nicht da nur mit den Ohren, aber dass die Ohren gut durchgeblutet sind. Also wir sind auch in einem Chor und in einem Chor macht man immer am Anfang... Genau. Eine Warm-up. Wir machen immer eine Warm-up ganz am Anfang, damit wir reinkommen. Also ich würde gerne, dass wir alle unsere Arme nach oben strecken. Also und die Finger ganz, ganz weit oben, wie man kann. Versucht irgendwie etwas anzufassen, dass er Kirschen am Baum holen. Noch höher. Atme tief ein. Und ausatmen. Und jetzt nochmal nach oben und versucht zu spüren, was da jenseits den Fingerspitzen zu spüren ist. Atme ein und aus. Jetzt mit den Ohren. Also wir werden jetzt anfangen. Gehen jetzt über, also unsere Strecke ist so ein Übergang. Wir sind hier ja in einem sehr komplexen Ort. Na, wir sind auf einem kleinen Platz. Der hat sicher wird verschiedene gebraucht von verschiedenen Menschen. Wir haben sehr neue Gebäude. Wir haben auch ältere Strukturen, die hier schon sind. Oder die Fabrik da hinten, die Berliner Mission. Weiter hinten haben wir das Gefängnis. Das sind alles ein sehr, dann die Schrebergärten. Wir haben hier schon einen komplexen Raum und werden von diesem Raum aus langsam zur Europa City, wie eine Brücke schaffen. Mit unserer Bewegung, mit unserem Körper. Und ich würde, wenn ihr zuhört, es gibt Orte, die werden anders klingen oder die werden überraschend klingen. Wir sind auch am Sonntag, das heißt an der Europa City ist ein bisschen Ruhe. Und wir sollten das schätzen oder wir sollten das irgendwie mitnehmen. Und auch miterfahren. Ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen alle über die Straße und versammeln uns nochmal da ganz am Anfang vom Weg. Noch eine kleine Sache, es dauert ungefähr 2 Stunden und ich habe Wasser bei mir. Was hier... Ja, wir werden schon. Mal hier so. Also wir machen jetzt eine kleine Hörübung. Ihr bildet Paare. Und die Übung ist die folgende. Wir gehen jetzt diesen kleinen Weg bis zur anderen Seite. Das sind ungefähr 150, 200 Meter. Auf diesem kleinen Weg tut ihr euch in Paare und einer macht die Augen zu und wird vom zweiten geführt. Der die Augen zumacht, versucht zu erzählen. Oder zu merken erstmal. Zu erzählen. Nee, zu erzählen, was er hört. Und zwar versucht er seine Ohren wie ein Teleskop hin und her zu fahren zwischen dem ganz Nahen, dem ganz Weiten. Sei es Flugzeuge bis zum, was ist das für ein Boden vielleicht. Das können wir jetzt erstmal ganz langsam machen. Ist auch eine, natürlich, der führt, hat halt die Verantwortung, dass der hört, so frei sein kann, wie er kann mit seinem Körper, damit er nicht irgendwo in den Strauch, also ist jetzt nicht sehr gefährlich. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Der einfachsten ist, dass der führt, vorne steht. und der andere einfach die Hand hinten drauf tut. Dann kann er so, kann der Erste gehen, kann es ein bisschen gehen, und ich kann ihn halt an ihm halten. Und dann kann ich erzählen, was sehr gut ist, weil dann erzähle ich es direkt in seinem Ohr auch. Und wir laufen immer oder wir stoppen? Ihr könnt, also da kann der führt, entscheiden. Der führt, entscheiden oder auch der hört, kann ihn aufhalten, okay. Weil ein Sound ihn interessiert. Okay. Einen kleinen, aha, was ist das denn? Ich verstehe das nicht. Okay. Und jede Gruppe macht das auf seinem Rhythmus und wir treffen uns am Ende vom kleinen Weg da. Nachher noch. Also wir gehen ums Eck. Bevor wir dann noch zum Gedächtnispark da Eingang sind. Okay? Gibt es, mach mal schnell die Paare, das sollte nicht so schwierig sein. Okay, das heißt, du läufst hinter mir? Bist du jetzt die Blume? Nein, du. Okay. Der Blinde geht nicht voraus. Kann man auch versuchen. Okay. Ich nehme die Handtasche. Nehme die Tasche. Okay. Dann gehen wir los. Ich gehe langsam los, okay? Also ich höre jede Menge Autorauschen. Kannst du mir erzählen, was rum von einem LKW? Moped. Klapper und Vögel zwitschern. Ja, jetzt hat man einen Hubschrauber, glaube ich, irgendwo in der Ferne. Und rechts leichtes Geklapper. Und Wasser plätschert. Ah, jetzt wird der Schlauch angemacht und die Blumen werden gesprengt. Ein Hund in der Ferne, der kläfft. Ein Vogel, der zwitschert. Fauna. Ach so. Fauna? Ich bin ganz. Ja. Wirtschaften und Vögel. Ich muss auch noch Getränke besorgen. Es sind ja noch über 2 Stunden bis zum. Irgendwelche Stimmfetzen kommen so wie jetzt von rechts ein wenig heran. Ganz leise im Hintergrund. Jetzt fährt offenbar eine Straße ein Bus vorbei. Eigentlich geradeaus, oder? Ja, geradeaus. Weil das ist gar nicht so sicher, wenn man die angeschlossen hat. Ja. Ganz langsam angerollt. Aber es gibt gar keinen Bürgersteig. Es gibt nur Straße und dann noch so einen Trampelpfad. Dann. Ja, Auto? Da, nee, der bleibt stehen. Ah. Soll ich mal gucken? Ein Auto. Vögel. Schritte hinter uns. Rechts, hinten, also hinten rechts irgendwie. Und kräftig das Vogelgezwitscher von hinten auch. Kannst du die Sprache erkennen? Ja, das ist in deutscher Sprache irgendwas, da war was von auf der anderen Seite. Hunde werden jetzt. Und ich höre auch Bahnverkehr. Scheint Zugverkehr zu sein, da auf der in weiter Ferne. Mhm. Wir gehen weiter. Ja. Ja, jetzt ist so Traffic weiter hinten. Kann ich jetzt die Ausnahme machen? Nee, achso, wir sind schon durch. Wir sind schon durch, nee, oder? Diese Schrebergärten waren tatsächlich für die bestimmten Möglichkeiten. Gemüse anzubauen. Ja. Zufassung waren ja einfach bezahlte, niedrig bezahlte Beamte. Ja, ja, lustig, und dass das diese Türmchen gemacht haben. Ne? Konnte man eben dann auch ins Gelände reinschauen. Ja, da waren ja Leute, die sowieso aufgepasst haben. Ja. Sieht ein bisschen aus wie so Wachtürme. Das ist in den 50er Jahren, ja. 60er Jahren aufgelöst worden. Und als was ist das gebaut worden ursprünglich? Das Morbiter Zellengefängnis. Das ist eines der modernsten Gefängnisse auf freier Natur gewesen, wo in Mitte des 19. Jahrhunderts ein Zellengefängnis gebaut wurde. Und diese Wohnungen waren, man sieht ja die Gefängnismauer noch, ja. Ja, die ist, da ist ja so ein, das ist alles abgerissen, aber man hat noch so einen Gedenkpark jetzt gebaut vor, nach der Wende. Und das sind die Wohnhäuser für die Bediensteten. Da haben die Wachleute ihre Familien gewohnt und hier durften die sich Gemüse anbauen. Die konnten dann zu ihrem kleinen Gehalt als Schließer, konnten die sich halt hier irgendwie Gemüse anbauen und Obst, und das war so ein Garten. Und da hinten ist auch der Friedhof für die Gefängniswärter. Mhm. Es ist aber nicht mehr viel zu sehen. Also das war lange Zeit ein Unikum. Ich weiß gar nicht, ich war da auch schon ewig nicht mehr gucken. Aber wenn man hier den Blick runtergeht, kommt man an diesen Friedhof lang. Man sieht so alte Grabsteine. Mhm. Das war aber nicht von den Häftlingen der Friedhof, sondern von den Schließern. Und das ist so irgendwie Mitte, um die 1960 rum aufgelöst worden. Da ist mein Herr nach Tegel gezogen und hat hier noch erlebt. Da war hier überall. Diese Leine da mit diesen Kinderklamotten? Ja. Das ist doch super witzig. Ja, diese Leine, man weiß nicht, sind das, stimmt, ganz viele sind das Kinderklamotten, ja, oder ist das Puppensachen? Also nicht bloß hören, gucken, das ist doch schräg. Das ist doch absurd. Was kann das für ein Kind gebaut werden, oder? Keine Ahnung. Daraus sind die Krimis gemacht. Eine sehr schöne Gegend hier eigentlich, also sehr friedlich, sehr grün. Oh, okay. Auch eine Knast. Und irgendwie noch ein kleiner Friedhof. Ja. Der entwidmet wurde. Da sind bloß noch zwei oder drei Gräber von den Beamten aus der im Gefängnis. Aus dem Gefängnis, ja. Ja, also ich würde sagen, einfach, also wenn in diese Erfahrung oder durch die Gespräche bestimmte Sachen aufgefallen sind, die ihr mit der Gruppe teilen wollt, könnten wir eine kurze Feedback-Runde machen. Ganz schnell. Also es kann ein Wort, wenn ihr nichts zu sagen habt, ist auch okay. Also mir ist nur der Autoverkehr und Straßenverkehr als Hintergrundbeschallung aufgefallen, auf dem ganzen Stück. Aha. Ja? Also Maschinen, Rauschen, ja. Bei mir, ich hatte wirklich das Gefühl, als wir die leerte Straße verließen, dass es wie eine Schicht auf meinen Rücken war. Also diese Autoverkehrsgeräusche, sie waren so hinter mir und auf der Hinterseite. Und dann, als wir durch diesen Tor kamen, kam irgendwie dieses Rauschen. Aber dazwischen gab es ein bisschen. Aber dazwischen gab es zum Beispiel Stimmen von Menschen, die durch Pflanzen filtriert worden sind oder dass irgendwie Distanz oder Atmosphäre, dass es irgendwie durch eine Pflanzenschicht geht. Ja. Sonst Anmerkungen? Ja, der Gegensatz war ja auch zu hören, dass du einfach da reintauchst hier in den Gärten, wo du dann auch, weiß ich, Kinder hörst, Wasser plätschern und so oder Stimmen, die durch Pflanzen filtriert werden. Und dann kommst du wieder raus und du bist wieder am Hauptbahnhof. Das ist ja dieser, ich sag mal, das ist Lustige hier auch, wenn man hier so offenen Auges oder offenen Ohres hier durchgeht, dass du wieder da Berlin Hauptbahnhof hast und da hast du Kleingartenidylle und danach dann wieder Straßenverkehr. Kleingärten, ob es so idyllisch ist, ist schon mal die Frage. Ja, ja, vielleicht zur Europa City. Ja. Von den Geräuschen, von dem, was du von den siehst. Geräuschen, ja. Und von der Umgebung auf jeden Fall. Ja, ja, von der Gegend. Von den Gärtnern nicht unbedingt. Kann ich leider aus Erfahrung sagen. Ja, ja, das gibt's ja nicht. Wenn man wirklich vom Kiez kommt, dann weiß man das alles eher ins Detail. Wenn man selber Gärtnerin ist. Ich glaube, das Motorengeräusch ist bestimmend. Es ist nicht so, dass man mal eine Dampflok hört und pfeifen, wie es früher vielleicht war, ein Pferdekurwerk und sowas, sondern es ist ein permanenter Geräuschbrei. Diesel. Man hört die starken Motoren der Diesel, der Busse, der Polizeiwagen und so, die hört man, glaube ich, besonders stark raus. Aber immerhin, die Vögel hat man auch ganz gut gehört, als man in den Garten reinkam. Und eine Taube und ein Hund, der bellt, wahrscheinlich aus der Lehrter 4 da hinten, nehme ich mal an, ich weiß es nicht. Das ist der einzige Moabiter Hund hier. Nein! Der einzige, der angemeldet ist. Der bellt. Mal die Richtung. Die Richtung. Die Richtung. Mich interessiert auch immer diese Konkurrenz zwischen den Lauten, die so überbrücken, dass im Hintergrund halt so bestimmend sind. Und dann die Nähe der familiären Geräusche, also ein Fahrrad, eine Stimme. Und das ist auch so eine Erfahrung, die man immer hat, ne? Es gibt so eine Maschine im Hintergrund, die am Rauschen, Dammeln, Duppeln ist, die man immer so verdrängt versucht, gegenüber den Stimmen, die man aber hören möchte, dem familiären. Und da ist man immer, da gibt es immer so einen ziemlich großen Zwischenraum zwischen dem ganz Nahen und dem sehr Weiten. Da gibt es ja diese Distanz. Ist ja immer schwierig zu erfahren eigentlich da dazwischen. Das finde ich eigentlich mit dem Hören als Erfahrung eigentlich recht interessant, versuchen zu qualifizieren, was das für ein Zwischenraum eigentlich ist. Und andererseits ist eben diese Anreihung oder sehr schnellen Durchgangsraum, also dass es Erfahrungsräume gibt, eine schnelle Anreihung von Erfahrungsräumen. Es ist jetzt kein Monoblock, den wir, also wie gesagt, wir auch mitgeteilt haben. Okay. Also wir gehen jetzt in einen kleinen Hinterland. Ich wollte nur erstmal sagen, Menschen wohnen dort. Also das ist eine kleine Roma-Siedlung da hinten. Also wir gehen nicht nah dran, aber es ist auch ein öffentlicher Raum. Und also nur, dass wir davon bewusst sind, dass es ein Ort ist, das zugleich öffentlich in einem Zwischenstand und Privatraum ist von einigen, dass wir irgendwie da in diesen Raum, also wir gehen immer wieder in diesen Übergänge und diese Zwischenräume und Das ist ein besonderer Ort, der auch eine Geschichte hat. Ich würde mich auch interessieren, also von Leuten, die hier im Kiez länger wohnen, inwieweit diese Fläche, ja, was sie darüber erzählen können. Oder, aber wir gehen einfach hier den Weg kurz rein und gucken auch zum ersten Mal auf der großen Baustelle der Europa-City. Ich kenne hier Situationen, da waren von Toiletten, da, nachdem sie das Camp geräumt hatten. Und die haben mich da hier weggeschickt. Ja, ja. Wir bleiben auch nur kurz, wir machen eine große Runde. Aber es ist gut, genau, deshalb habe ich viele Leute geschlafen, keine Runde. Ja, ja, ja, alles klar. Okay. Schönen Dank. Ja. Als es hätte gebaut sein sollen, während sie den Hauptbahnhof bauen. Genau, ja. Beim ursprünglichen Hauptbahnhof bauen. 2006. Da hatten sie ja die S21 noch nicht eingeplant, beziehungsweise sie hatten sie gestrichen vorher. Ja. Und wollten aber trotzdem es so bauen, dass es noch möglich war, sie hinterher wieder aufleben zu lassen. Aber das ist ihnen anscheinend nicht wirklich gelungen. Aber das haben sie jetzt auch erst vor ein paar Jahren festgestellt, dass der Fehler da ist. Schön vergraben. Ja, Herr Medorn wollte, dass sein Bahnhof fertig wird. Genau, deswegen ist ja deswegen das Dach auch die Bauvorleistungen kürzer. Nicht wirklich so erbracht worden, wie es sich gehört. Und deswegen mussten sie alles wieder aufreißen. Und selbst der U-Bahn-Eingang zur U55 wird ja auch abgerissen, der da unter der Brücke war. Genau, genau. Auch abgerissen. 1 Million extra. Hier haben wir auch, ich glaube, das ist ein Weg, der führt ja bis, quasi bis zur Kulturfabrik. Ne? Ja. Naja, irgendwann mal. So ein Hundeweg war da. Also das war mal eine Gleisanlage. Hier war der leerte Bahnhof und das war eine der größten Gleisanlagen nach Westen Richtung Hannover leerte. Mhm. Ein ganz beliebter Bahnhof mit riesigen Güteranlagen, die wurden im Krieg natürlich zentral bombardiert. Es gab sehr viele Bombenschäden, man sieht hier an den Häusern nichts mehr, aber als Kind habe ich noch, waren da viele Ruinen alles noch. Die Eisenbahnverwaltung die Gleise wurden dann auch im Rahmen von Reparationszahlungen demontiert in die Sowjetunion. Und das war quasi ab 1945 Brachland. Man hatte dann im Rahmen der Güterversorgung hinten im Containerbahnhof aufgemacht mit Güterwagen. Und hier zu den Häusern hin, wo die Hütten jetzt so sind, waren früher Holzplätze, Schrottplätze und ähnliches. Und die eigentlichen Gleisanlagen waren eigentlich auch immer mit einem Zaun, wo man natürlich Löcher hatte. Und wir haben uns dann mit der ostzonalen Bahnpolizei dann immer Katz und Maus gespielt, genau. Weil das war für den normalen Berliner, Westberliner Betrieb eigentlich ja unter Ostzonaler, also DDR-Kontrolle gewesen. Und erst nach 1989 ist dieses Gebiet überhaupt wieder in Reflexion irgendwelcher Planer gekommen. Ja. Also ich kann sagen, mein Ältester, ja, der ist jetzt 34, wir haben immer da gespielt, also auf den Flächen. Also die Kinder haben mit den hin und her die Weichen gestellt, was noch da war. Und es war halt einfach so ein bisschen großer Abenteuerspielplatz. Später dann gab es auch immer noch einen Weg, den man hier durchgehen konnte zur Abkürzung zum Hauptbahnhof. Den haben sie jetzt aber zugemacht und ja das Camp auch schon, ich weiß nicht wie oft, geräumt. Und ich bin selber auch schon mal weggeschickt worden hier von dem. Ne? Es hieß eben öffentlicher Raum. Ne? Also für die Bahn ist es kein öffentlicher Raum. Aber ne, irgendwie. Gehört diese Fläche eigentlich der Deutschen Bahn? Oder schon den Österreichern, CAIMO? Wahrscheinlich doch schon eher. Ne? Nee, CAIMO ist es nicht. Die Bahn hat eine große Verantwortung, ja, genau. Weil der Tunnel ja hier unten noch weitergeführt. Ja, ja. Und von daher haben die aus Sicherheitsgründen natürlich eine Aufsichtspflicht und auch ein gewissen Eigentumsrechte. Also und die müssen da und so. Dieses Gaswerk noch, die Bodenverseuchung von dem alten Bahngaswerk, was hinter diesem Gebäude, was früher Eisenbahnerwohnungen, also keine Fabrik, also es sind einfach Wohnhäuser jetzt. Dahinter ziemlich nah, wird ganz tief, 13 Meter tief ausgegraben. Wahrscheinlich ab Herbst irgendwie, um diese ganze Bodenverseuchung rauszuholen. Das ist, man muss die Bahn noch herrichten, weil das soll ja Grünzug werden und das übernimmt das Land Berlin nicht mit der Verseuchung. Ja, ja das war ganz stark. Der Energieversorgung. Und die haben natürlich Grünzug finde ich interessant. Also das hier soll alles grün bleiben, ja? Naja. Weg vor allem. Weg und genau. Weg und Grün. Also insgesamt sagen wir so plus minus 30 Meter. Also zwischen den Neubauten und der Bahn. Ah. Ja, also wird Weg. Ja. Und dann hier aber auch quer rüber. Also vor der Kulturfabrik. Der alte Döberitzer Landweg, Turmstraße, genau. Die war die direkteste der Stadtplatz Verbindung ja so gebaut mit dem überdimensionierten Weg für den Spielplatz. Die Turmstraße ging früher bis dahin. Die hieß damals nicht Turmstraße, weil es da noch nur Heide war. Ne? Ja, ja, das keine aber, Türme. Es gibt Karten, es wo hier Turmstraße steht. Also im 17. Jahrhundert und 18. Jahrhundert war das hier der Landweg von Berlin in Richtung Spandau, ohne dass man die Pulvermühlen, hier hinten waren die alten Pulvermühlen und das hat man gemieden, weil die zu gefährlich waren. Da ist man dann lieber hier lang gefahren und dann immer weiter Richtung Spandau. Mhm. Gut, ich würde jetzt sagen, wir bleiben jetzt in Bewegung. In Bewegung und gehen jetzt mal zum Europaplatz. Okay. Wie interessant. Wie interessant. Also unser Projekt heißt am Rand von Europa und es geht auch vielen Grenzen. Und das ist ja hier wirklich. Da brauchst du wieder Macht. Denn, ne? Der Europaplatz ist der immer schon so. Da wird eine, ja schon das wird von der Gang gehen. Ich sagen, der Wettbewerb gemacht. Total. Nach dem Motto, was gibt dich deine Hose? Was gibt dich deine die Hose von einer? Nein, das ist eine Frage. Was gibt dich die Hose von einer an? Gib dich doch einen Scheißdreck. Ich hätte nach vorne gucken müssen. Oder nach unten. Da sind ganz viele Menschen. Wir haben auch sehr tolles Tier, das wir hier links gemacht haben, und auch nicht wieder aufgemacht haben, nachdem sie dieses Bodenverseuchung eben sich in einem Jahr verzögert hat. Aber die Nettigkeit der Kleingärten, die sich auch wirklich beschweren über die Hütten da hinten. Ich habe es von mir abgeholt. Ich dachte, ob früher noch eine Hütte. Gerade ein bisschen gegärtet. Wer, ihr oder? Nein, also ich sehe. Ach so, ja. Also der Raum hier ist jetzt der zukünftige Europaplatz. Sehr schön. Ha? doch Europaplatz. Das ist schon. Das spiegelt den Zustand von Europa ganz gut wider. Also 2006 war eigentlich die andere Seite gedacht, ja, als der Europaplatz. Nein, nein, nein, nein, nein. Ach so, hier die andere Seite. Ja, da ist der Washingtonplatz. Auf der anderen Seite ist der Washingtonplatz. Ja, auf der anderen Seite. Ja, ich meine jetzt an der anderen Seite von der Invalidenstraße. Ach so, ja klar. Das ist der ursprüngliche Europaplatz. Ja, genau. Aber das ist alles. Das alles. Nee, das war am Anfang nicht so sicher. Nee, nee, das kam nachher. Okay. Auf jeden Fall ist interessant, dass die Planung vom Europaplatz komplett offen ist. Also die haben noch keine Gestaltungsidee. Das Einzige, was sie jetzt wollen, natürlich ist der vergessene Zopf. Ja. Den wollen sie aber nicht hierher holen, weil die Anfahrt der Busse einfach zu lange wird. Die Anfahrt der Busse? Ja, die wollen lieber in der Autobahnnähe bleiben, nicht in die Innenstadt durch. Ja. Aber die brauchen trotzdem einen Anschluss. Also auf jeden Fall ist die Gestaltung von dem Raum hier zurzeit auf jeden Fall nicht geplant. Also es gibt keinen Entwurf für die Gestaltung von einem Europaplatz. Der war ja früher erstmal auf der anderen Seite und das war einfach so eine Kiesfläche. Da kommen wir nachher nochmal drüber. Ich finde jetzt eigentlich den Raum hier als so eine leere, ein sehr interessanter Raum. Der gehört aber, das ist aber kein öffentlicher Raum, das ist auch Deutsche Bahn Grund. Wir sind hier auf dem Tiergartentunnel. La Défense 2. La Défense der Paris. Total. Die geben die ganze Architektur vor. Und deswegen würde ich sagen, La Défense 2. Wir haben aber auch so einen großen Arc dafür, wie da Emil La Défense. Nee, aber hat er uns einen. Leute, die Installation brennt, der am Litz und kann ich vorher den Leuten hier raus. Sie bieten auch schon mal. Genau, das sind die Sicherheitsschächte. In der Bauphase bin ich dort mal mit runtergegangen und konnte noch den den unterirdischen Bahnhof dort besichtigen. Also noch in der Vorstufe, bevor sich dann Erschaffer beschweren musste, weil dann hinterher nur noch die Platten reinkamen und es sollte doch eine Kathedrale werden. Und wir werden jetzt mal dort rübergehen, da gibt es einen ganz lustigen Plan, was hier entstehen soll. Und ich finde es, schaut doch nochmal, ich würde noch eine ganz kleine Übung hier vorschlagen. Diesmal ist es jeder für sich alleine. Am besten ihr macht, wir verteilen uns ein bisschen und ihr versucht zuzuhören und das, was ihr hört, mit dem Mund nachzumachen. Aber versucht einfach den Raum mal wirklich mit den Ohren, macht die Augen zu, alles was ihr wisst, vergesst die Geschichte, vergesst eure Urteile. Versucht das jetzt ein bisschen dieses Feld zu erforschen. Wir sind jetzt kleine Antennen. Machen das 3 Minuten. Das ist nicht lang. Ich würde es euch wirklich empfehlen, wenn es schwierig für euch ist, macht die Augen zu. Auch wenn ihr komisch damit aussieht. Schaut euch keiner an. Wir haben Augen groß werden. Thank you. Ich glaube, wir sollen gehen. Entschuldigung, danke. Der Diesel, ne? Welches Geräusch? Das war ein Dauergeräusch mit dem Diesel da. Ah, ja, ja, klar. Nee, diese Büsse, das ist, ja, ja. Das ist schrecklich. Da hört man sich selbst einfach nicht mehr. In Frankreich reicht wahrscheinlich auch noch. In Frankreich, die ersten 45 Minuten vor, dann ist es ein Tor. Dann reicht es noch ein Ding. Deswegen gestrichen, weil es da zu viel, weil der auch so viel Dreck ist wie hier hinter dem. Ja, ne? Also Bodenverseuchung. Da haben wir also ein lustiger Plan. Der steht jetzt hier, seit diese Baustelle da ist. Das heißt jetzt fast 5 Jahre mindestens. Mindestens 5 Jahre. 2012. Da sieht man auch, wie schnell die Geschichte sich entwickelt. Das heißt, da ist der Kunst Campus entstanden, gar nicht Rotgruppe. Das ist nicht der Kunstcampus. Nee, Rot baut ja das Haus da. Nee, Rot ist jetzt da hinten. Na doch, ja, Rot ist da auch. Ja, auch da ist auch Rot. Das ist Kunstcampus? Da ist auch Rot. Ja. Na klar. Nee, das ist der Kunstcampus. Der Kunstcampus ist nur die freie Fläche. Da ist nichts von übrig geblieben. Ja, ja, das war ja auch die typische Entwicklung. Früher waren ja Galerien und so. Und in den alten Hallen auch ganz nett gemacht mit dem Plan davor. Und dann hieß die Planung Kunstcampus, und das war letztendlich war die Idee, dass Galerien, wenn sie es bezahlen könnten, da gerne auch Gewerbeflächen anbieten dürfen. Das war die Idee des Kunstcampus. Genau, jetzt ist die Idee, dass die Semmler, also die Leute, die im Kunstding sind, ihre eigene Sammlung da zeigen können. Genau. Das ist jetzt die Idee von dem Kunstcampus. Genau. Und genau, also der Stadthafen gibt es ja gar nicht mehr. Aber ich finde hier der Europaplatz ganz lustig. Der ist schön, Weil das Wasser können sie ja gar nicht machen, wegen den Gleisen, die drunter sind. Die Sicherheitsschächte sind ja gar nicht da. Ja, klar. Und was hier nicht steht, ist das hier. Ja. Ja. Und der ist ja höher als der hier. Ja. Der kommt der wäre so ungefähr noch hier. Investor. Da ist halt immer noch die Frage, ob der mal kommt. Ja. Total die Traube. Was ist das jetzt hier? Nee. Nein, die werden höher. Nee, der ist riesig. Das Gebäude wird höher. Der ist höher als der Tourtotal. Ist auch höher als der Tourtotal. Genau. Zu vermarkten. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, wo das jetzt gerade steht. Ich kann nicht sagen, die sind ja jetzt gerade fett geworden. Also weil hier drunter auch noch ein Flächennutzungsplan für irgendwann vorgesehene U-Bahn 11, die rausgeht, an diesem Stadtrand im Osten. Oh! Muss das hier alles dann halt so ausgelegt werden, dass es eben dann auch noch da rein passt. Ja. S21 da unten herfährt, ja, da von der Statik her passt. Genau. Ja. Und genau, die fährt ja alles da rein. Also wie Pläne und halt. Und genauso das andere Hochhaus, das da ist, das ist auch auf der S21-Trasse. Genau. Da, ja. Da, ja. Das hier meint ihr. Da ist ja. Auch ordentlich Fundament, damit das die S-Bahn da unten nicht gestört wird. Ich würde jetzt noch auf einen Blickpunkt schnell hochgehen, den ich ganz gern mag. Auf die Treppe. Bei dem hässlichen Pferd. Dem hässlichen Pferd von Herrn Medor. Wir vermeiden sonst. Unglaublich. Aussicht. Nichts mit Aussicht. Die Aussicht wurde jetzt privatisiert. Auf der anderen Seite der Mauer. Danke. Wollt ihr noch etwa nicht die Geschichte von dem doppelten Pferd erzählen? Nee. Ich habe gerade schon gesagt, das Kunstwerk kann aus weg. Genau. Das hat Megan auch schon gesagt. Ja, die Aussicht. Der gleiche Künstler hat nochmal Geld gekriegt für. Jetzt mit Herrn Profalla als Vorstand kriegt er ja keine Aufträge mehr. Also es ist ja lustig, dass eigentlich uns die. Ist ja die ganze Gruppe schon da? Ja, ungefähr. Also ich finde es sehr lustig, dass uns die. Also das ist auch so eine Entwicklung, ne? Die Aussichten werden geschlossen. Also hier war ich nochmal, das war 2008, habe ich diese Postkarte gemacht und fand eigentlich ganz schön. Ja, man kann ja vielleicht die anderen Stufen hoch, oder? Nee, unten ist ein Bauzaun. Da sieht man vorbei, ist Bauzaun. Da wird im nächsten Loch sein. Danke, das war alles offen. Kleines Goodie auf dem Weg. Das war genau diese Ecke. Das ist wegen dem Baum. Da finde ich eigentlich ganz schön, wie der öffentliche Raum nach und nach dicht gemacht wird. Er kommt wieder auf. Er wird zugemacht auf jeden Fall. Und ich finde diese schöne, groß, also einerseits diese Fläche hier und diese Fläche unten auch eigentlich eine sehr schöne Offenheit. Da waren auch so Autoproller. Hast du schon? Aber das wird wieder aufgemacht, wenn die Baustelle zu Ende ist. Ne? Da setzt voraus, dass der eigentliche Bahnhof dann für die S21 jemals fertig werden wird. Sonst Berührt halt manchmal länger. Ja, dann sind halt ja diese Ausstiegsstellen noch. Hier sind wir jetzt also am Hauptbahnhof. Laut. Sind da habe Menschen da. Vor unten haben wir jetzt fast bald einen klassischen westlichen Hauptbahnhof, Vorplatz, einfach nicht gestaltet ist. Und ich würde jetzt, dass wir jetzt von hier aus gehen, wir jetzt in die Heidestraße. Also wir treten jetzt in die Europa City endlich rein. Endlich. Wir verlassen den Rand. Also wir sind hier immer noch am Rand. Aber dass wir nicht zu McDonald's gehen. Alles weg ist. Ja, genau. Bonnie! Kann man hier sehen, der Teil und. Es ist ein ernsthafter Entwurf, aber es ist eben noch keine Investition dafür. Das ist aus den 90er Jahren schon, das alte Ding. Das ist noch von Ungers. Ja, gut. Ja. Naja, aber das ist ja der Grund. Warum ist der Hauptbahnhof hier gebaut? Weil die Bahn bzw. die Unterabteilungen der Bahn, CAIMO und so weiter, jetzt mittlerweile das ganze Grund, die ganzen Gelände hier hatten. Und die kann man gut verkaufen, wenn man einen Hauptbahnhof dahin baut. Das hätte sich ja auch anders entscheiden können. Warum nicht das Projekt in Stuttgart? Nur genau. Das heißt zufälligerweise auch S21. Deswegen heißt es hier jetzt ja City S-Bahn, oder? Sie haben es doch ja, umbenannt. Genau. Da war ja, also der Name Europaplatz gibt es ja schon seit 88. Es wurde von Moabit damals entschieden und die Idee war, dass die verschiedenen Straßen, die von hier rum weggehen, die Namen von den Partnerstädten von Berlin. Ach, deswegen Washingtonplatz auf der anderen Nee, Seite. Der Washingtonplatz, der ist noch viel älter. Der ist ganz alt, ja. Und der ist eigentlich nicht an Washington, die Stadt, angebunden, sondern an George Washington. Ah, ja. Und darum hat es auch eine geografische Verschiebung, weil plötzlich der Name semantisch von einem Mann zu einem Ort gewandelt wird, weil hier der Europaplatz ist. Aber der Washingtonplatz, der ist schon von 1880 oder so, oder sogar früher. Der wurde mit dem Lehrter Bahnhof gebaut. Und der Europaplatz war aber eine andere Idee. Und die Deutsche Bahn hat dann Recht gehabt, die Namen zu machen. Die wollten dann diese Partnerstädten nicht und wollten eigentlich Ingenieuren und Leute aus dem Verkehrsheldentum. Und da hat dann halt, das hat dann halt mit Mitte eine lange Diskussion gegeben, was es eigentlich für Namen geben würde. Und erst dann ist die Mina Kauer, weil Mitte auch dieses Prinzip gegeben hat, Gleichstellung, Frau-Mann. Was aber dann wiederum, das werden wir dort vorne sehen, wieder gekappert wurde. Genau. Und da gibt es auch nochmal eine lustige Geschichte dazu. Weil sie wir gehen jetzt aber. Kappert ja nicht erkennen. Wie war das? Das kommt in deine Ernst-Anzählung. Am Tour-Total. Wir gehen jetzt in die. Am Tour-Total. Muss ein Franzose sein. Für Jean ein Europäer. Nee, oder was haben Sie da? Jean Monnet. Und die Argumentation war ernsthaft, ja? Wegen Sicherheitsgründen, weil eine Simone de Beauvoir-Straße, keiner weiß, wie sie schreibt, keiner weiß, wie man es ausspricht. Und man könnte es für die Feuerwehrleute mit der Simon Bolivar Straße verwechselt. Und deswegen war es nicht angesagt. Schön, oder? Das ist echt gut. Also so steht es in irgendeiner uralten BVV-Unterlage zur Straßenbenennung. Genau, wir sind nur in Bolivar, da verstützt sich die Feuerwehr. Ja, aber was machen die mit den Goethestraßen? Da müssten sie ja die Goethestraßen gerade umbenennen. Ja, machen sie ja nicht. Es sind jetzt, weiß ich nicht, 5 oder 6. Der Name wurde schon mal. Die Straße sind auch oben. Wir haben es im Gremium, in der wir die vorgeschlagen haben. Jedes hier in der Bahnhof ist der Oberhaus. Eben diese Partnerstädte Verbindung und unter denen war auch zum Beispiel Kaliningrad. Das ist doch alles bei dir in der Ecke. Das ist eigentlich ein Das war schon sehr komisch. Ich war dann auch ein paar Mal da, aber das war wirklich. Sollte doch indonesischen Schiffen angelegt sein und Indonesien. Und die war fertig, dann die Verschalung abgenommen, da ist sie auseinandergefallen. Da sind die Brocken so runtergekommen. Ja, und das hat jetzt auch wieder 3 Jahre gedauert, um das neue Bauwerk gleich wieder neu zu restaurieren. Ja? Also, und das passt dann. Ja, für was? Ne? Ja, genau. Was war mit den indonesischen Schiffen? Oder? Also nein. Es gibt ja eine Haltestelle, da hat der Architekt seine Anleihen an indonesischen Segelschiffen genommen und an den asiatischen Formen. Deswegen ist die so geschwungen, die Schiffsrümpfe. So, und als die dann fertig war, die sollte aus Spannbeton gebaut werden, eine Woche später ist von oben der Beton runtergefallen. So, und jetzt musste die über 1,5 Jahre wieder restauriert werden, ein Neubau. Also der dann mit viel Mühe wieder stabil gemacht worden ist und umgebaut worden ist. Okay, dann total verfehlen. Ja. Und das passt dann irgendwie zu Berlin. Also die leisten sich eine teure, vermeintlich ästhetische Bus- und Straßenbahnhaltestelle. Ja, und kaum ist die Verschalung weg, bricht alles zusammen. Mhm. Ja. Stimmt, es gab, also im HB-Gebäude gab es diese Probleme. Auch, ich glaube, mit der Struktur oder so. Ach naja, da gab es Unmengen an Problemen. Mhm. Also das Beste ist ja, dass hier unten mit der S-Bahn die Einfahrt ist ja 2 Meter zu eng, so dass jetzt nur noch eingleisig statt zweigleisig gefahren werden kann. Ja, ja. Ja? So, und dann ein Millionenprojekt, was eigentlich auf Eis lag, die S21 hier in Berlin, die Anbindung zum Wedding, ist dann im Koalitionsvertrag, als es die CDU-SPD-Regierung gab, wieder aufgenommen worden. Und jetzt fließen Unsummen in einen absurden Brückenbau, der wie aus dem Märklin-Baukasten ist. Ja, mit 3 Brücken übereinander, die zu ebener Erde, eine Straße muss geschlossen werden. Und ja, Effekt, Hauptbahnhof ist Schluss. Der Zubringer kann nicht funktionieren. Oder in einer ganz anderen Form, weil der Zubringer oder die Haltestelle zu eng ist. Ups. Und weil es so viel kostet, gab es den vorgesehenen Stopp an der Perleberger Straße auch nicht. Der die Leute aus Morbid und aus der Europa City dann hätte abfangen können. Oder, ne? Mhm. Ja, also kommt auch nicht. Also diese Seite gehört der CAIMO und KPMG sowie Total sind nur Mieter. Tour Total war ja der erste Großmieter, der sich hier angemeldet habe, und dafür durfte er auch der Name hier von der Straße aussuchen. Und der hatte 2 Politiker vorgeschlagen. Das Problem ist, die andere ist eine Politikerin und die war an dem Punkt noch nicht tot. Darum konnten sie diesen Namen nicht nehmen. Und das war La Française Simon. Ja, Simon Weil. Ist gerade gestorben. Die ist unlängst gestorben. Die ist mittlerweile gestorben. Könnten Sie umbenennen? Hätten wir umbenennen können. Aber da finde ich es halt interessant, weil Total ist ja das ehemalige Ölkonzern von Frankreich. Es ist aber lustig, dass die natürlich Jean Monnet, der einer der Gründer von Europa, nehmen, um sich an den Europaplatz anzuschließen. Das heißt, da gibt es eine Ankopplung der Geschichte an den Energiekonzern. Das ist wie eine Räubung der Europageschichte. Also es ist schon eine bestimmte Aneignung, die da passiert, eine narrative, erzählerische Aneignung der europäischen Begriff. Also man könnte natürlich sagen, dass Europa baut auf diesen Abkommen zwischen Stahl und so weiter. Es lässt eine andere Geschichte oder es verdrängt oder es macht, es nimmt Raum weg für andere möglichen Geschichten. Das finde ich schon. Dass es ein Prozess ist, also wenn man gerade bei öffentlicher Nennung von Orte, ist es ein Prozess, der offen, der immer wiederholt stattfindet. Dass es sehr oft eher so eine Zementierung einer bestimmten Geschichte ist, anstatt eine Öffnung oder ein Risiko. Ich meine, Simon Weil wäre tatsächlich eine interessantere Figur gewesen. Das hat aber noch eine Vorgeschichte. Hat noch eine Vorgeschichte. Hat noch eine Vorgeschichte, die davor war. der Bezirk Mitte, der dann auch entschlossen hat, dass irgendwie Frauennamen irgendwie erstmal kommen müssen, bis da so pari-pari ist. Also wird ja nicht 100% gehalten, aber immerhin relativ viel. Und die ganzen, wie heißen die, so eine Kommission gibt es für die Straßenbenennung auch in der BVV. Ja. Und da war der Vorschlag, Simone de Beauvoir zu nehmen. Die war ja schon tot zu dem Zeitpunkt, also das wäre nicht das Problem gewesen. Aber da gab es dann irgendwie ganz viel Debatten. Es kann natürlich sein, dass Total da auch was dagegen hatte, aber das ist nicht öffentlich geworden, sondern das, was als Begründung öffentlich geworden ist, ist Simone de Beauvoir. Das ist irgendwie gefährlich für die Rettungsleute. Ja. Keiner weiß, wie das richtig ausgesprochen wird, wenn die Feuerwehr kommen muss. Und außerdem könnte man die Straße mit der Simon-Bolivar-Straße verwechseln und die Feuerwehr fährt woanders hin und deswegen ist es gestrichen. Und dann kam die Idee, okay, was mag denn eigentlich Total haben? Aber diese Begründung haben wir auch gehört. Also es muss so eine Praktikalität haben, so ein Straßennamen. Also man kann nicht ein zu kompliziert. Und Simone de Beauvoir, das kann ja nicht unbedingt jeder sagen am Telefon. Und da ist die Verwirrung halt sehr. Als Begründung vorzuschieben. Ich meine, die Feuerwehr hat das nicht abgelehnt. Die hat genau. werden auf Rat gefragt. Genau, und werden genau. ihre Meinung dazu geben und dann ist nee, da gibt es ein Gremium an der Stadt dafür. Toller Sündenbock. Ja, genau. Da würde ich jetzt schon ein bisschen aufpassen. Es gibt halt, ich glaube, es gibt halt Expertenkommissionen, die sowas bestimmen können. Ja. Und da muss man denen auch vertrauen. Man kann, glaube ich, doch nicht alles so aufhängen. Was ich aber lustiger finde, ist, dass diese schöne Bemalung jetzt innerhalb der letzten Woche passiert ist. Das finde ich auch, also wie, was sind für Aneignungen von Räumen möglich? Da ist der Europaservice, ist auch fantastisch. Ne? Der Autovermietung Europaservice ist auch gerade noch da. Also Europa steht einfach für alles da. Euromüll, Eurotrash, Euroservice. Europaland. Aber was haben wir für... Es war ein Europacar. Durch den Garten. Genau. Lass uns weitergehen. Das ist das Haus, was Grot gebaut hat, hier am Kanal. Ja, ja, da kommen das wir nochmal vorbei. Okay. Also da, ja. Wir machen nur eine Schleife. Wir machen jetzt ein bisschen ein Slalom durch die entstandene. Aber jetzt sind wir wirklich geschützt durch diese kalten Fassaden. Da rein, ja, finde ich auch. Ja. Büro. Total. Auch 13 Etagen, glaube ich. Es ist für den gebaut. Das hat die CA in und haben das gemietet. Ja, aber das ist wirklich wie ein Wobei 2012, 2013 gab es Spitzen und Würfe, aber da ist gar keiner von umgesetzt worden. Das sind ganz tolle Gebäude. Ne? Also Schneckenartige, die sich hier rausdrehen, Licht und so weiter. Aber gut. Und gebaut wird, und sodass die Gebäude fertig gemacht werden. Also credible Investors zuzulassen und eben Teil für Teil. Dazu, oder? Aber ich meine, die haben ja auch Grundstücke verkauft. Viel schneller. Die genau. ja nicht alle. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, das ist ja das Prinzip. Die haben alle verkauft. Genau, die haben Stück für Stück auch verkauft. Mhm. Und die sind aber gegenüber der Stadt quasi zuständig, dass das gebaut wird und quasi fertiggestellt und dann mal bewohnt oder benutzt wird. Also dass man nicht mit Investitionsleichen, wie es halt in den 90er sehr viel passiert ist, für die Stadt war das natürlich ein super Deal, zu sagen, ah, da kümmert sich endlich jemand, dass das gebaut wird, und dann haben wir nichts mehr dafür zu tun. Ja, oder es funktioniert halt besser. Ja, aber dann wird eben auch sowas wenn gebaut. Wenn wird sowas gebaut, ist halt das Problem. Ja. Das Vogelhäuschen ist doch noch mal was wert. Ja, aber auch bald weg, denke ich mal. Das ist wahrscheinlich das einzige Objekt, das wirklich von Architekten hergestellt wurde. Es ist ein Kollektiv von Architekten, die das gemacht haben, aber wird betrieben von einem Gastrounternehmen, das auch in ganz Berlin kleine Stellen haben. Das kann man auch mieten. Also die machen ein ganz gutes Essen. Der Filterkaffee ist hervorragend. Im Sommer ist es hier eigentlich eine totale super Oase, und im Winter ist es auch Da kommen die Arbeiter und da gibt es genau. Ja, ja, aber am Wochenende hat es immer zu, deswegen sind wir halt nie da, oder ich zumindest genau. Nicht. Aber es ist eigentlich ein super Ort. Und es ist halt die Frage, ob dann da rumgebaut wird, bis das bleibt. Nein, das bleibt wenn es stört, dann kommt es weg. Da ist ja auch noch, genau. Und da kommen wir jetzt zum eigentlich einzigen Teil, den es noch von der Ur-Europa City gibt. Ja, früher ist man als Westbinder auf die halbe Straße irgendwo lang gekommen. Ja, ja. Das vielleicht ist Film, mittlerweile nicht mehr so oft. Der spielt hier drin ab. Und es ist schon merkwürdig, wie die Europa City schon mehrmals als Kulisse für Filme und Katastrophenfilme schon gebraucht wurde. Achtung hinter dir. Danke. Also ja, gut, aber... Aber die Lehrterstraße wurde schon viel öfter als Kulisse benutzt. Ja, da kannst du uns wenig beeindrucken. Ja. Weil der Himmel über Berlin, da ist die Grenzübergangsstelle in die Lehrterstraße gebaut worden. Naja, auch jetzt aktuell ist eigentlich ständig das Gefängnis belegt mit Filmdrehs. Ja, ständig. Aber ja, auch da drin ist ja der Herr Bartling. Ja. Der hat ja 500 Quadratmeter für Kunst hier drin. Ja. So, hier gab es ja früher ganz viele Galerien auch, ne? Ja, die gehen jetzt mal auf. Und ich finde, diese beiden Eingangstore, die muss man noch mal extra irgendwie beachten, ja? Die Garteneingangstore hier und hier. Oh, ja, schön. Da waren nämlich Vorgärten, die waren hier viel größer und die mussten abgebaut werden. Aber dass sie dann nicht ganz den richtig gemacht haben, sondern dass diese beiden Tore da für nichts stehen geblieben sind. Ich frag mich echt, bitte, was? Ja? Das ist das Zeitdokument. Ja, perfekt. Ja, ja. Jetzt kommen wir nicht wieder raus. Oh. Habe ich gestern erst entdeckt, ich nämlich hier das Prager Karree lokalisieren wollte, ob es nur nördlich oder südlich der Budapester Höfe ist. Da habe ich diese beiden Tore entdeckt und habe gedacht, nein, kann es sein. Die ganze Galerie. Das ist ja das andere auch Freund auf Venice, weil das wird auch das renommierteste. Das fand ich auch so lustig. Die Hörskulptur ausgestellt hatten. Ne? Man dachte so, hier in Moabit Wedding auf einmal so ein, weiß nicht, 20 Millionen Ding steht da an der Straße rum. Ja, Wahnsinn. Ja, das war so witzig. Ja. Ja. Selbst diese komische Halle am Ufer da, die war, hatte eigentlich auch interessante schön, Ausstellungen. Ja, das waren schöne Sachen. Das war ja auch eigentlich mit dem Plan davor ganz nett gemacht. Also ich sag mal, für wenig Geld wahrscheinlich hat es auch richtig was gekostet, aber mit einfachen Mitteln, da was aus so einer alten, schäbigen Halle was zu machen. Also mich hat hier meist am liebsten angesprochen, die Edition Block, die hier drin war. Ja. Edition Block und diese türkische. Ja, das war toll. Ja, er hat ja auch Tanas. Ja, ist hier von. Und hier vorne war ja von René Block. Ist von denen gewesen. Und war auch eine türkische Szene? Unter anderem Kunstszene. Aber es war ganz gemischt. Ja, ganz gemischt, denke ich. Ja, es ist ganz bei den türkischen. Also in dem Haus hinter haben sie in der Kunstszene sind, ist das glaube ich auch kein großer drin und so eingerichtet. Das ist nicht mit Riesen. Ach doch. Nein, also in dem Haus ist von. Thank you. wirklich so eine. Ich frage mich nur vom Stadtklima nachher. Alles also so viereckig mit Innenhof. Und jetzt nur die Straßen und dann kann ich die Schneise aus dem Kanal hin. Aber der ist ja dann auch zu. Schrecklich. Das ist ja der Kampf, der absolute Kampf gegen den Tod, der ja natürlich ein verlorener Kampf sein wird. Das sind jetzt wo. Ah, natürlich. Jetzt klar, diese Wohnung kennt schon. Zu euch rüber. Aber ich meine, das ganze Ding bleibt ja eine Insel auf der Insel hier. Links die Bahn, rechts das Wasser. Wir wissen, dass also dieser Seite hat die CA Immo vermarktet, so Stück für Stück. Leider zu große Stücke, aber immerhin sind das 4 oder 5 oder 6 Investoren. Diese Seite vermarktet die Deutsche Bahn und die hat das an einem Investor verkauft. Diese Strecke bis zum Gleis hinten, von dieser Wand bis zum Gleis hinten, es ist ein Investor, der das jetzt entwickelt. Von wegen Vielfalt der verschiedenen Lebensformen, die sich hier ansiedeln können. Könnten. Ja. Könnten, das ist eine... Alles wohlhabende Individuen. Und der Geschäftsführer von diesem ist gleichzeitig auch für die Wasserstadt. Das ist was ein anderes Unternehmen dann gekauft hat. Aber die hängt vermutlich mit der gleichen Person zusammen. Die gleichen Person. Beziehungsweise das ist ein Adler AG, aber da gibt es auch viele Aktionäre. Gebaut wurde. Sozialbau. Und wir sehen die Kulturfabrik. Ja, ich weiß, das sind teure Eigentumswohnungen, aber. Ja, gebaut wie Sozialbau. Also nur dieses Rote, hat die Degewo gekauft, das ist Sozialbau. Was da neu gebaut wird. Ich würde jetzt Auch noch von wegen, ich würde jetzt nicht wegen der Ästhetik, einmal rumgehen. Nee, wir gehen jetzt auf die andere Seite rüber. Das wird zu lang für mich. Ansonsten, weil du gesagt hast, von wegen, man hört die Bau der Europa City nicht. Aber ich höre das manchmal, insbesondere an Abenden und an Wochenenden, dann hier von dem nördlichen Bereich aus, also von der Nordbaustelle oder der, dann kommen auf einmal so automatisierte Ansagen. Man möge doch das Gelände verlassen. Danach sei ein Sicherheitsbereich betreten. Wenn etwas später kommt, wir alarmieren jetzt die Polizei. Verlassen, das ist die letzte Warnung. Verlassen Sie das Gelände. Also das sind die Sachen, die ich regelmäßig von meiner Wohnung aus, ja, Fenster, die offen hat, bei offenem Fenster hören kann. Das ist wie eine Grenze. Ja, das ja, ist wie die richtig, Bewachung einer Grenze. Und da sind offenbar Videoanlagen, die automatisiert dann diese Sprüche rauslassen halt. Genau, das ist eine automatisierte Videoanlage über Überwachungssystem ja. für das ganze Gelände. Also wenn aber wir da hinten rausgehen, kann man durch so ein Tor in den Innenhof sehen. Ah, okay. Jetzt sind fertig in dem Fall. Wir gehen jetzt hier rüber. Hier kann man runter. Hier ist das einzige, was er gefunden hat, was so einigermaßen bezahlbar war. Also auch nicht von der Naja, hat 60 Quadratmeter, er müsste dann bei, ich glaube, bis jetzt 12 Euro. Schön gemütlich am Balkon sitzen. Ist das Ziegelstein da bitte? Das ist auch normal, würde ich sagen. Ja, Ziegelstein da bitte. Sehr schön. Scheint ja doch günstig. Oder Sie haben es so komisch verputzt. Diesen Haufen Grün seht, das ist der einzige öffentliche Platz, der Europa City sein wird. Also der kleine, das ist, man sieht das von hier nicht wirklich. Also die Front, die dort gebaut wird, und da wo ist die eine Seite von dem Platz, und da wo der Baum noch steht, die Kastanie, das ist die andere Seite. Das ist der einzige öffentliche Platz, der auch öffentlicher Grund ist. Ansonsten ist das alles privat. Das ist der einzige Platz für die ganze Europa City. Das wo sind, das Hafenbecken geplant war. Genau, da wo das Hafenbecken war. Nur noch eine kurze Zahl. 10.000 Leute werden hier arbeiten und ungefähr 3.000 wohnen. 10.000 arbeiten. 10.000 werden das heißt, hier arbeiten. Wir erzeugen wieder massiv Autoverkehr. Genau. Wir, haben jetzt, wir sind jetzt Sonntag und wir haben ja selbst erfahren, dass hier eigentlich schon viel Verkehr ist, sogar am Sonntag. Ist gut integriert, die Straße. Und jetzt müsst ihr, ich empfehle euch nochmal auf die Klingelschilder zu gucken. Es sind all, das Haus ist schon voll. Ja. Die wohnen hier. Ganz schnell. Ne? Leute, ich meine, 40.000 neue Leute jedes Jahr. Da, aber es gibt auch ein paar Sozialwohnungen hier drin. Ja, ja, es gibt auch Sozialwohnungen. Aber weniger. Wir haben auch eine, aber die waren dann auch ruckzuck dann belegt. Wir haben auch Leute kennengelernt, die hier eine Wohnung gekauft ist, weil das die einzige Möglichkeit war, in der Nähe ihrer Eltern, die in Wedding sind, eine Wohnung noch zu haben. Ja. Also die Leute haben das nicht unbedingt gewählt. Irgendwie schon, aber... Ja, wenn man das nötige Kleingeld hat. Ich hatte das auch gehört, das ist hier noch also im Vergleich zu den anderen. Von den Leuten, die ich gesehen habe, ist die halt günstig. Das sind nicht die obersten. Okay. Nein, die obersten sind das nicht. Nee. Das ist auch nicht so teuer wie in der Werther Straße. Ich möchte jetzt nochmal ganz in Ruhe. Also jetzt stellt man sich so hin, macht Ruhe und schaut sich das an. Einfach nur Spekulation. Versuchen jetzt einfach mal dem gegenzuhalten. Was ist das? Was ist das für eine Landschaft? Das ist die neue Heimat. Diese neue, diese Ruhe, oder? Diese komische Ruhe. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sollten weiterziehen. Also wir haben auch ein kleine Kaffee dabei und wollten eigentlich schon hier hinten auf diesem Platz. Und? Jetzt ist ein Bauzaun da, oder was? Also am letzten Sonntag war nicht so, aber ich bin vorbeigegangen heute und habe gedacht, heute ist nicht so. Toll. Aber das ist hier in den letzten 3 Monaten entstanden. Ja, das ist ja, also so, sobald die Bodenplatte mal fertig ist, geht es ja, jeden Tag ein Stockwerk. Ja, ich kann das ja von den ganzen Mal bauen, das ist schon immer absurd, finde ich. Also hier kommen wir jetzt zu unserem Lieblingspark. Das war unser Picknickort. Nichts sehr Besonderes. Gestern haben wir Eltern mit Kindern gespielt, aber heute sind die woanders hingegangen. Sind sie zum Public Viewing? Keine Geräusche von dort. Es gibt aber Leute. So ist es nicht. Die schmeißen hier Hosen rum. Es gibt Anzeichen. Es waren schon mal so. Puerto-Ricanische Pfanne und ihre Hose verlassen. Oder ist das Kuba? Oder was ist das? Ist halt offen. Blau, weiß, rot. Was sind die Nicht Eltern haben viele Kinder, aber. Die Hose runtergefahren. Ja, der eine Teil. Ja. Der hat eine Vereinsstruktur und kann darüber als Medienpartner die eingenommenen Gelder abwickeln, ohne dass da irgendein Finanzamt kommt und sagt, Moment mal, hier jetzt Umsatzsteuer für 2 Tage Wedding, und die können sich dann einen rauspicken. Also darum jetzt, weil wir das ja selbst organisieren. Dann, ne? Und habt ihr mit den mit den Neuköllnern irgendwie Kontakt? Oder nee, also nur kommunikativ, aber jetzt erfahrungsmäßig und so gar nicht. Nein. Weil das war, also bei dem weiß ich, die ziehen das ja, also das ist gar nicht jetzt, finde ich eher höchst dubios, die ziehen das ja riesig auf. Ich war noch in Leipzig, da ist dann für 48 Stunden Neukölln beworben. Ja. Also. Ja. Das Ding ist, deswegen setzen wir uns ja ab. Der Bezirk hat gerne eine Agentur. Absicht, dass du das nicht mal weiter zu fotografieren? Oder halt da rein? Kaufhallen oder so was, oder? Bitte? Hier gibt es gar keine Kaufhallen, oder? Die Leute müssen irgendwo einkaufen. Ja, hat man sich auch, das ist nicht. Ich glaube, am Ufer ist schon schön, oder? Ich würde, glaube ich, am besten, wenn, dass wir den... Wir gehen um den Kunstcampus auf den Platz und dort verteilen wir Kaffee und da kann Rainer... Reden? Okay, wir sitzen zusammen. Aber sollen wir nicht am Ufer vorbeigehen? Ist da offen? Ich hatte Angst, dass es nicht offen ist. Zum Ufer. Ist hier eigentlich auch Kaufhallen, Kindergärten oder welches sowas? Also Kindergärten wird hier, gibt es ein riesiger Kindergarten. Also in dem Haus, das wir jetzt gerade, also wo bewohnt wird, gibt es einen Kindergarten. Also Kindergärten sind geplant, weil die sind ja auch Wirtschaftstage. Ja. Nein, sind verpflichtend. Ja, ja, das gibt's. Aber Schule gibt es keine. Ja, ja. Die werden alle in die Schulen rundum eigentlich Die Holzschule hat sich schon vorbereitet. Und Kaufhallen ist hier. Das kommt? Wir sollen die kaufen. Die erreichen. Am Rand von diesem. Ja, die haben doch. Da kommt noch eine riesige Mall. Also da kommen über 50.000 Quadratmeter Einkaufsmall. Also nochmal so groß wie das L26 oder so. Wie hier? Ja, ja. Hier? Nee, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite? Ja. Da kommt noch eine riesige Mall. Nein, also nicht so wie noch ein Einkaufszentrum. Nicht nur wieder Mall. Nee, nee. Kleiner. Noch nee, nee, das ist riesig. Das ist ein von diesen ganzen. Ja, wir haben einen Supermarkt drin, aber ansonsten sehr viel ansonsten Gewerberäumlichkeiten und solche Sachen. Ja, das kommt auch. Das ist geil. Daher die Arbeitsplätze oder diese 10 darin? Was für Arbeitsplätze? Man macht ja Schulterstink auf. Die wollen halt. Morbid. Wie? Büroarbeitsplätze insbesondere, würde ich sagen. Ja, das, was ich gerade. Vieles wird Büros sein. Und dann natürlich irgendwelche Dienstleistungen für das Viertel hier natürlich. Ne? Ja. Das ist klar. Also die haben, also die haben dann auch eine Geschäftssache natürlich dann unten auch noch mal drin. Aber okay, aber was die jetzt sagen und was wir hinterher vorfinden, hängt ja von dem Markt ab, wie der sich jeweils entwickelt. Na? Ja, das ist nur das Center, Arbeitsplätze für 3.000 Einwohner. Das, Ich glaub, die Zahl der Einwohner ist mittlerweile höher geworden, aber zum Teil wurde was umgeändert. Aber ich habe die Zahl, die jetzt zuletzt rumgeisterte, auch nicht im Kopf. Die Flossen wirklich sind. Ja, ja, wir machen nur, dass du im Kopf hast. Ja, ja. Aber die auseinandersetzen sich über diese ganze Zustände. Das sind ihre Quellen, wenn die dafür interessieren. Na, also, ich habe diese offiziellen Vorstellungen, die es von Senatsseite gab und Investorenseite von Anfang erfolgt, diese sogenannten Bürgerbeteiligungsveranstaltung mit diesen Planungswerkstätten da hier, die halt da zur Opercity gemacht wurden, also schon im Vorfeld von den Bebauungsplänen. Zu der Zeit war als hier dann war eben dieser Kunstcampus so im Gespräch, als diese Vision an Kultur orientiert und so weiter was zu machen. Und der ganze Bereich im Norden, da an der Perleberger Straße, das war dann der Gewerbestandort für in die Gesundheitsindustrie. Also alles in Verknüpfung mit damals noch Schering, dann in der Folge dann entsprechend Bayer Pharma halt. Und das waren da die großen Visionen, die Senat und Bezirksamt dann verknüpft hatten. Und das hat Sie insbesondere interessiert, diese globale Vision oder mehr die Einzelheiten der... Interessiert hat mich insbesondere natürlich auch, was soll hier eigentlich entstehen insgesamt. Ja. Und dann war aber von Anfang an noch, wir haben dann auch da eingebracht in die Diskussion, aber das wollte natürlich niemand hören. Ja. Also die Vorschläge hier, alles wird abgelehnt. Ihr habt das, es gab so einen Moment. Man konnte was sagen, aber man hatte keine Chance, das zu machen. Es gab auch so ein Kunstprojekt, wo so temporäre Sachen vorgeschlagen wurden. Ne? Also damals war noch der Stadthafen noch irgendwie im Gespräch. Und da kann man jetzt erstmal das Schwimmbad, was ja zugemacht wurde 2002 in Moabit irgendwie, da kann man jetzt ein Schwimmbad irgendwie machen und ganz viele so Zwischenräume. Ne? Wir hatten ja dann in dem Schwimmbad die Tentstation, die hätte dann auch hier also temporär irgendwie Platz kriegen können und so, aber das war alles nicht im, ja, war alles nicht in der Debatte. Aber ich meine, selbst also der Baustadtrat, der jetzige wieder und damalige, hat ja gesagt, Einzelhäuser von einzelnen Leuten sollen entstehen. Ne? Also einzeln Verkauf sozusagen nicht in diesen Blöcken und Riesenblöcken, sondern irgendwie einzeln, damit es eine Vielfalt wird. Aber das selbst, das ist nicht angekommen. Schifffahrtsamt dran schuld, dass auf der Seite keine Bäume stehen. Genau, ja, ja, genau. Das hat auch damit immer zu tun. Das gibt es auch kontinuierlich. Also da passiert immer was zu sagen. Wann war das ungefähr, dieser Moment, wo ihr euch zusammengestellt habt und diese Vorschläge gemacht? Es war sehr Teil im Bebauungsplanverfahren. Das heißt vor ungefähr 10 Jahren? Oder? Also das Bebauungsplanverfahren kam natürlich erst später. Vorher gab es ja diese Werkstätten. Also ich würde sagen, vor ungefähr 10 Jahren hat es begonnen, schätzungsweise. Ja, Da gab es ja so Gespräche, irgendwie 5 oder so, glaube ich, so zur Europa City. Und ihr habt dafür besondere Vereine gegründet? Oder das war einfach jeder für seine... Also wir beide sind ja beide in der Lehrterstraße. Ja, ja. Und dann kamen einzelne Leute dazu, ne? Okay. Gibt es vielleicht noch Spuren davon? Vielleicht Aufnahmen? Oder vielleicht Fotos? Oder? Fotos gibt es viele. Es gibt noch Fotos. Gibt diesen einen Film auch, oder? Ja, also ansonsten von dem alten Sachenbestand hier, was es gab von an der Heidestraße. Auf jeden Fall. Da gibt es noch Sachen von einer Fotografin Lara Merlin. Ja. Kannst mal auf der Webseite gucken. Ein paar Sachen die, hat sie dort auch. Die Lage hier damals. Die hatte. Dokumentiert. Okay. Die hatte also sozusagen die Gebäude, die hier waren, noch als Reste sozusagen von Bahnnachnutzung und so weiter, was hier war. Also nach der Zeit, wo es noch zum Beispiel dieser Kunstraum war oder während dieser Zeit? Ja, während der Zeit auch noch sowas gemacht hat. Ja, aber es wäre interessant. Denkst du, es wäre doch möglich, ein bisschen zu sammeln, alle die Ideen, die damals formuliert wurden? Also wir haben im B-Laden ein Archiv sozusagen. Dazu? Zur Lederstraße und Umgebung und Teil auch aus Moabit. Ja. Weil da in der Lederstraße ist sozusagen, wurde 1989 gab es Initiative und da wurde auch Betroffenenrat angegründet, später draus. Aber 1989 wurde ein Verein gegründet halt für Leute, die sich für die Straße da einsetzen wollten, weiterhin in der Entwicklung. Ne? Und also da ist vieles an die Geschichte in vielen Aktenordnern vorhanden und was dann auch ansonsten eben in Zeitungen gewesen ist. Weil ich selber habe zum Beispiel auch 1989 einen Verein mitgegründet, der 1990 war dann der Gründungsprozess, es hat schon 1989 begonnen halt und da gab es viele Bürgerinitiativen zur Stadtentwicklung in Moabit. Mhm. Ne? Und ich selber war da im Verkehrsbereich tätig und auch in einer Bürgerinitiative von der Turmstraße zur Verkehrsumgestaltung, Sachen, die wir da hatten. Und dann, gerne, gab es viele in verschiedenen Quartieren dann Gruppen, die sich dann halt jeweils lokal gemacht haben. Und dieser Verein Moabiter Ratschlag, der hat dann Bürgerbeteiligung für in Moabit insgesamt organisiert. Und da war ich dann auch mit der. Du warst dabei. Ich glaube, die wollen noch etwas erzählen. Wenn ihr alle mal eure Kuchen habt, Haben wir noch nicht. Dann wird gearbeitet. Das ist Bückware. Ja. Das ist amerikanische Zucchini-Kuchen. Ah. Zucchini-Brot nennt man das. Wenn da ein Amerikaner drin ist, esse ich das nicht. Wenn da ein Amerikaner drin ist. Susanne, ja, helft teilweise. Oder? Muss es aber auch dran. Wir teilen uns erstmal. Also Kuchen gibt es genug, aber Servietten nicht. Wir können uns auch die Servietten. Ah, dankeschön. So. Also wir wären jetzt so langsam am Ende von unserem Spaziergang. Ich rechne mal weiter. Danke. Spaziergang nicht so am Ende. Danke. Wir haben hier noch eben Rainer eingeladen, sein Statement vielleicht auch zur Sache zu geben. Ich hatte ihn damals kennengelernt, weil wir die Frage eben von Planen, Kulturplanen. Wir sind jetzt eigentlich hier am Hamburger Bahnhof. Der Hamburger Bahnhof hat die Mission, hier die Kultur darzustellen für die Europa City. Und für mich war ja immer die Frage, okay, wir sind hier in der Europa City, was ist da für eine Kultur? Was entsteht hier für eine Kultur? Und das kann man auch im guten und im schlechten Sinn lesen. Alles, was ich sage, ist immer, es kann immer zum Besten wie zum Schlechtesten führen. Und nur kurz zum Hintergrund, was wir wissen, ist, dass der Hamburger Bahnhof ja auch der CAIMO gehört. Und die Riekhallen selber auch. Das was, heißt, der Bahnhof gehört? Ja. Ja. Das Gebäude selber gehört das eigentlich der CAIMO. Ja. Also wir sind hier schon in einem sehr prekären Zustand der Kultur. Wir sind hier an einem Sonntagnachmittag, ein Moment eigentlich, wo die Menschen sich wieder zusammenfinden und treffen. Ist das ein, also wenn wir jetzt am Görlitzer Park zum Beispiel denken, entsteht dort eine bestimmte kommunale Kultur. Hier haben wir ein anderes Modell, das am Entstehen ist. Und ich hatte damals immer so die Vorstellung, kann man das anders planen? Kann man noch was reinbringen? Letztens haben wir auch ein Gespräch mit Rainer, der da eine ganz andere Meinung dazu hat. Vielleicht kann ich dir jetzt das einfach mal... Einfach das Wort übergeben. Ja. Ja. Vielleicht muss ich noch ein paar Worte zu meiner Person dazu sagen. Ja. Also ich bin Architekt und Stadtforscher und bin jetzt eigentlich die letzten 10 Jahre in der Lehre und Forschung tätig, also nicht in der Praxis. Und ich bin vor allem im internationalen Kontext unterwegs, ne? Also internationaler Städtebau. Und mein Spezialgebiet ist eigentlich Slum-Entwicklung, ne? Ich habe eine Doktorarbeit zur Slum-Entwicklung. Und das sind natürlich ganz andere Kontexte, sage ich mal. Ich bin jetzt seit 4 Jahren hier an der TU Berlin und lehre da und habe jetzt natürlich auch in der Zeit sehr viel von Berlin mitgekriegt, aber ich bin jetzt kein Berlin-Experte, ne? Also da wissen einige von Ihnen sicherlich viel mehr als ich, aber ich dachte, es wäre jetzt nochmal gut, am Schluss so ein bisschen auszuzoomen und auch nochmal so über diese Planungskultur zu reflektieren, wie du gerade gesagt hast. Wie schon erwähnt, Hamburger Bahnhof, wichtig hier, einer der ältesten deutschen Kopfbahnhöfe, ne? 1840, glaube ich, eröffnet oder 41 und war dann am Anfang noch ein Personenbahnhof, ist dann irgendwann nur noch Güterbahnhof gewesen. Mit dem Lehrter Stadtbahnhof wurde Hamburger Bahnhof zum Güterbahnhof. Und das ganze Gebiet ist natürlich von der Zeit erstmal, ich sag mal, logistisch geprägt, ne? Also das, was hier gebaut, geplant wurde, diente vor allem diese Industriegebiete oder Gewerbegebiete, ne, die jetzt hier im Anschluss Moabit waren, zu versorgen. Und das war eigentlich auch damals eher so eine Art von Randlage. Vielleicht die nächste wichtige Planungsetappe, die zu erwähnen ist, das Gebiet wurde plötzlich im Dritten Reich wichtig für die Planung von Germania. Also wir stehen hier jetzt eigentlich in dem Gebiet, wo diese Nord-Süd-Achse stattfinden sollte. Also die große Halle von Speer geplant ist im Prinzip dort, wo jetzt der Hauptbahnhof ist, im Grunde genommen. Ne? Und es ist irgendwie auch so ein bisschen unheimlich oder eine Ironie, dass da plötzlich dieser Tour total steht. Also jetzt nur so mal assoziativ von dem Wort. zum Glück, der totale Turm. Also zum Glück ist daraus nichts geworden, nichts davon übrig geblieben. Und wie schon erwähnt, dann mit der Mauer war es halt eine Randlage plötzlich, ne? Und eigentlich nicht von besonderem Interesse, ne? Bis zur Wende war es eigentlich ein uninteressantes Entwicklungsgebiet, konnte man sagen. Und dann plötzlich mit der Wende und eben diesen ganzen Entscheidungen, Platzierung des Bahnhofs, plötzlich ist es eigentlich eine Prime Location, wie man sagt, ne? Also wie geht man mit so einer Prime Location um, an die jetzt plötzlich irgendwie Nachbarschaften angrenzen, die wirklich auch gewachsen sind. Das ist natürlich erstmal eine Grundfrage, ein Grundproblem. Und was wir hier eigentlich haben mit dem Masterplan, der dann irgendwie, glaube ich, 2009 wurde es dann offiziell und 2008 war der Wettbewerb von Astok gewonnen. Man könnte mir jetzt mal grob sagen, das ist ein typischer investorentauglicher Masterplan. Ne? Also mit den ganzen, Elementen, wie sie heute so typisch auftauchen, wie man hier sieht, diese Blockbebauung oder diese offenen Blockrandbebauung, die mittlerweile wohl sehr gut von diesen Investoren zu verwerten sind. Und ich glaube, jetzt so von dem Paradigma her, da sind wir jetzt gerade wirklich mitten in dieser Investorenarchitektur. Investorenfreundlichen Architektur ist einfach so, und da muss man vielleicht noch mal zu bedenken geben, derzeit werden jetzt vom Übergang vom Besitz zum Entwickler, zum Investor, zum Entwickler, werden Gewinne von 10-15% erzielt. Ne? Also mit jedem Schritt werden Gewinne zwischen 10-15% erzielt. Das heißt, die Stadt wird mit jedem Schritt um diesen Betrag teurer. Also die Wertsteigerung ist natürlich vorprogrammiert und damit auch die Gentrifizierung, wie man so sagt. Also das Ganze ist ausgelegt auf die Logik der Spekulation. Ne? Dass da so diese Firmen, wie sie auch immer heißen, jetzt zum Großteil CA Immo, ne, hier auftreten, das Grundinteresse dieser Firmen ist einfach, spekulativen Gewinn daraus zu ziehen. Ne? Und dafür ist es natürlich ein idealer Ort, weil mit dieser Lage direkt am Bahnhof, an dem Regierungsviertel und so weiter, ist es vorprogrammiert, dass die da wirklich sehr gut absahnen können. Ne? Also das muss man sich nochmal bewusst machen. Und ich würde noch sogar zusätzlich zu bedenken geben, dass mittlerweile diese Immobilien Wirtschaft unglaublich stark mit der Finanzwirtschaft verstrickt ist. Auch nochmal zur Erinnerung, die Finanzkrise von 2008 war eigentlich erstmal eine Immobilienkrise. Ja. Also das ist wirklich höchst toxisch, höchst gefährlich, was da passiert. Vielleicht kann man noch erwähnen, ne, dass die Welt mittlerweile von Immobilienmagnaten im Griff ist. Ne? Also es gibt Präsidenten, die plötzlich Präsidenten werden. Also das ist eine Logik, und ich will das so absichtlich nochmal so darstellen, weil man schiebt die Schuld der Stadtplanung zu, und natürlich haben die eine Verantwortung, ja, die Stadt hat eine Verantwortung, aber die sind im Prinzip auch nur Handlanger von dieser Logik, ne, von dieser Wirtschaftslogik. Und man muss ganz klar mal formulieren, für mich sind diese Immobilienfirmen, das sind wirklich die Schlimmen, ne, in diesem ganzen Spiel, die letzten Endes viel Geld, Gewinne machen zu Lasten der Allgemeinheit, der Bevölkerung. Ne? Und vor allen Dingen muss man ja auch berücksichtigen, dass das im Prinzip dieses Land, auf dem wir jetzt hier auch sitzen, das war ja mal Volkseigentum, wenn man so will. Es war Bahngelände. Ja. Die Bahn gehörte dem Staat. Ja. Das heißt, im Prinzip war das Eigentum von uns allen. Und ich meine, die Bundesregierung hat ja die Wibico, zugelassen. An die Wibico für, ich weiß nicht, wie viel Minimal. Wahrscheinlich sehr viel weniger, als es heute wert ist. Ja, genau. Ja. Also das ist ja im Prinzip eine also es war Firma, eine politische Entscheidung. Ist eine politische Entscheidung. Aus der Bahn. Ne? Ja, das genau. Das waren die Bahnimmobilien, Wibico dann und später CA Immo. Und das wird ja auch jetzt... Was uns betrifft, ist wahrscheinlich noch gar nicht absehbar, aber vielleicht lässt sich da wirklich ein Einfluss, wenn die hier eine Garde City aufbauen und exterritorial oder so, betrifft die Leute, die sich hier einkaufen. Aber die benachbarten Kieze, ob das jetzt Sprengelkiez ist, ob es hier rüber zur Lehrterstraße reingeht oder auch nach Mitte drüben, wo ja auch durch die ganzen Konstrukte der Regierungsbauten und die Heimdienstbauten, die fehlenden Pizzerien und Kneipen, die eben so genannt wurden und die nicht geplant wurden, die werden sich ansiedeln und die Schickimicki will ja auch irgendwo ihr Bier trinken und die werden dann die Gewerberäume verteuern in der Lehrterstraße. Na, und dann wird der kleine Italiener irgendwann eine Kündigung kriegen, weil er die künftigen Gewerbemieten nicht mehr zahlen kann. Und zum Glück bleibt er wahrscheinlich, weil das GSE ist, also Land Berlin irgendwie. Naja, aber ich denke, da ist es wichtig, dass wir als Anwohner wirklich gucken, dass wir die Möglichkeiten, die planungsrechtlich und Milieuschutzgebiete und all diese Sachen, die irgendwie machbar sind, vorantreiben, weil das strahlt aus. Ja, und ja. Die haben hier nachher ihren Wachschutz und ihre Schranken vor. Bei uns gehen die so ein und aus. Und dann wird es sich auf Mieten und Wohnen genauso weitergehen. Also ist es auch schon so bei der Kulturfabrik, dass also es spiegelt sich auch in den Mietverträgen wieder, dass die Mietverträge befristet sind und aber auch immer, also diese Wachstum, diese vorprogrammierte Wachstum, der Mietvertrag geht davon aus, dass in 10 Jahren die Kulturfabrik also deutlich mehr Gewinn. Wir haben keinen Mietvertrag. Selbstverwaltungsvertrag haben wir. Und der bedeutet, dass wir also als Kulturfabrik 20 Jahre da drin bleiben können. Aber das hängt jetzt, was ich auch nicht wusste, erst wenn sie dann rekonstruiert ist. Ja, dann noch 20 Jahre. Ich dachte, irgendwann haben wir 25, oder? Bald ausgesetzt. Über 25 weiß ich nicht. Ja. Ne? Für 25 Jahre. Naja, aber das ist dann die Rückzahlung der Investitionssumme, sind keine Mietverträge, sind keine Mietzahlungen. Aber immerhin ist das eine ist, Idee, das ist halt, Steigerung des Profits da. Naja, das, naja gut. Nee, da nein. Wird viel Geld investiert. Weil du auch einen Eigenanteil erbringen musst und die sagten, gut, in 10 Jahren können wir vielleicht einen höheren Eigenanteil denn erwirtschaften, ja, eben, als jetzt zu Beginn. Es geht schon darum, dass die Erwirtschaftung sich steigert, anstatt, also es gibt nicht eine Idee, dass die Kultur erstmal nichts kosten soll. Ja, okay. Und das ist die Grundidee, also da gibt es einen Begriff der Kultur, der wir einfach, also Kultur muss eine Rendite bringen. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß beim Fußball. Nochmal darauf zurückkommen, was du eben gesagt hast, von wegen, dass der Hamburger Bahnhof in Berlin sei, um Kultur hier sozusagen kulturelle Brücken zu bauen. Ja. Oder habe ich das missverstanden? Wie nochmal? Dass der Hamburger Bahnhof, ja, das heißt Museum für zeitgenössische, wie auch immer, Kunst, dann zumindest eingebunden ist, um Kultur, um Kunst oder. Wie definiert sich die Aufgabe dann hier? Der Hamburger Bahnhof ist selber, ich habe einerseits, weiß ich, dass die Direktorin vom Hamburger Bahnhof, die sind nicht eingebunden in die Entwicklung einer Kulturidee, Kulturprogramm. Ja. Die haben den Raum und das ist deren Spielfeld, das ist alles. Ja. Die haben eigentlich keinen Zugriff auf eine Idee der Kultur fürs Gesamte hier. Mhm. Also die werden nicht weiter eingebunden als, was könnte hier als Kultur entstehen. Aber sie werden als Rechtfertigung genutzt, also dass eigentlich Kultur ist schon Kultur da. Abgedeckt. Man braucht nichts mehr machen, Kultur ist da. Ich war jetzt tatsächlich auf einer Konferenz, die ULI, also das ist so ein Network für die Investoren. Und da hat der Direktor der CA IMO dieser kleine Gruppe erzählt, dass der Mietvertrag für die Rieckhallen am 2021 ausläuft und dass die ab nächstes Jahr überlegen, ob sie das behalten oder nicht oder ob da man nicht was Besseres machen kann. Für welche Hallen? Und das ist schon, da muss man schon, also da denkt man, da ist eine etablierte Institution und sogar die sitzen auf heißem Grill. Und da ist schon ein Begriff von Kultur, der einfach abwesend ist. Und ich fand es eigentlich interessant, als wir mit Rainer gesprochen haben, der hat jegliche Intervention in diesem Gebiet einfach als toxisch und nur, dass das eigentlich nur wieder voreingenommen werden kann. Also das wertet das dann wieder auf. Ja. Ne? Wenn jetzt hier irgendwie eine tolle Platzgestaltung oder was weiß ich, Urban Farming, das trägt nur weiter zu der Aufwertung bei und dann kann man wieder eigentlich die Mieten oder eben American die Preise. Cake. Ja, aber also deshalb finde ich auch, ist das Allerwichtigste jetzt nicht in die Europa-City zu investieren, sondern wirklich die Ränder anzuschauen. Nicht, dass das überschwappt, ne? Und dass irgendwie dort Bestandsschutz betrieben wird. Und meine Idee war vielmehr eben mit dem Rand wieder in die Europa-City reinzugehen. Das wäre eigentlich unser mein Problem. Also das wäre das zu besetzen sozusagen. Die Grundidee eines Raumes mit einem Programm, der aber von den Nachbarn definiert wird, mitzutragen. Und das jetzt über ein Jahr lang mit dem Gedanken, also mit dem Wissen, dass das eine Aufwertung bringen wird oder dass das natürlich eingenommen wird, wenn das zugelassen wird. Da sind wir ja nicht dumm. Aber trotzdem ist es möglich oder kann man nochmal einen Raum öffnen für die und in der Europa City mit den Nachbarn und für die Nachbarn. Und ich glaube, also das ist da, wo es... Also wie sind die Reaktionen dazu, dass jeder kommt? Also meine Frage ist auch, wer soll das denn betreiben? Also für wen und von wem? Also es ist natürlich auch immer eine Frage, wenn man hier am Rand wohnt, warum sollte man hier hingehen? Ja, ja. Das ist dann wahrscheinlich doch die erste Frage. Gibt es hier irgendetwas? What's the state already here is what you say. Von daher stellt sich diese Frage, was würde einen hier hinziehen? Also ich, natürlich, so eine Veranstaltung wie heute zieht mich ja hin, aber die findet ja nicht jeden Tag statt. Nee, aber das ist auch... Und, ich fahre gelegentlich hier mit dem Auto durch, wenn ich aus dem Tunnel komme, um nach Hause zu kommen. Das ist auch nicht so oft. Aber ansonsten... Klar, Kunstausstellung hier, aber das geht auch ohne Europa City. Ja. Gesehen haben, wie weit haben die Interesse? Wie weit besteht da irgendwie, besteht über Kinder, über Kita, über irgendwie anderes Interesse, dass sie mit anderen in Kontakt kommen? Weil ich meine, Kontakt nach da ist erstmal Wasser. Ja, die sind die sitzen ja faktisch auch auf einer Insel in der Moabiter Insel, weil sie haben auf der einen Seite den Kanal, auf der anderen Seite die Eisenbahn. Ja. Und das ist so ein langer Streifen, der da am Ende ist er eigentlich zu. Und da oben ist er ein bisschen offen, aber auch nicht wirklich komisch. Also mir kommt das vor wie Gated Community. Ja, ja, obwohl kein Gate drumherum ist. Ja, geht in die Richtung, auf jeden Fall. Ja. Also zu deiner Frage kann ich ehrlich gesagt noch nicht so viel sagen, aber irgendwie, ich finde diese Planungsgeschichte doch irgendwie noch erwähnenswert. Ne? Also einfach, was passiert ist, wie man sich eingebracht hat, dass also irgendwie... schon von vornherein gesagt wurde, die Infrastrukturangebote fehlen. Warum ist das alles blockmäßig irgendwie an Investoren und so? An der lautesten Stelle, wo an der Sellerbrücke, da kommt der öffentliche Kinderspielplatz hin, weil da kann man kein Haus bauen, da war es zu laut. Zu laut zum Boden, aber der Kinderspielplatz kommt dahin. Und also es ist einfach, und dann gab es auch noch so eine Dinge wie, es gibt ja bestimmte Quadratmeter, die pro Wohnung oder zukünftigen Eigentümer an Freiflächen und an Spielplätzen und so weiter gebaut werden müssen. Und in den ganzen Plänen drin ist, es gibt ja den Fritz-Schloss-Park da drüben und es gibt ja hier das. Also es werden auch weniger als vorgeschriebene Quadratmeter selbst an Freifläche hier im Gebiet entstehen. Und also das ist von Anfang an so diese Politik, auch gewesen und die Stadt hat es ja mitgemacht. Ne? Also die hätten ja auch sagen können, nee, der Bebauungsplan muss anders, da muss mehr Freifläche her. Ja. Ja? Und die Planungskultur wird viel zu wenig in Frage gestellt. Ne? Also ich dachte auch gerade eben, das ist jetzt das größte Entwicklungsgebiet in Berlin, es passiert einfach. Es gibt relativ wenig Diskussion darüber überhaupt. Ne? Das ist so im, fast so ein bisschen im Abseits und Block, dann ist es da. Ne? Was ist eigentlich mit Infrastruktur, Ärzte und ich weiß nicht was? Naja, so, das, sowas soll an der Heidestraße entstehen, Gewerbe und so eine Sachen. Aber ich meine, aber es gab, wer daher kommt, kommt daher. Oder aber es gibt zum Beispiel kein Ärztehaus. Es gibt auf jeden Fall, was es nicht gibt, sind kleinere Einheiten von, also eine Genossenschaft oder eine Baugruppe oder solche Einheiten konnte es gar nicht geben. Naja, wenn die das am Stück verkaufen an einen... Das, also das Ding ist, das Problem ist, es gab keine Obergrenze an, wie groß auf einmal verkauft werden konnte. Und damit konnte halt die Großinvestoren ja... Im Endeffekt gab es ja nur zwei große sozusagen, denen es gehörte. Die einen, die Willi Group, beziehungsweise später als... vielen Dank! CRIMO firmiert und andere Teile, die der Deutschen Bahn gehörten. Je nachdem, ob das schon stillgelegt, lange stillgelegt war oder weniger lang stillgelegt sozusagen, ja. Sprich, es gab, war alles in einer Hand und von daher ist das mit dem Parzellieren in kleinere Einheiten einfach von vornherein ohne jede Aussicht gewesen und das Land und Bezirk Mitte haben da auch voll mitgespielt, aber sie waren eigentlich auch machtlos gleichzeitig. Ja, aber es ist doch irgendwie natürlich ist das verrückt. Sie sind die Auftraggeber des Masterplans, den bezahlt ja die Allgemeinheit hier. Da sitzen sie drei Jahre mit 40 Leuten um einen Tisch mehr oder weniger, wahrscheinlich in sich wiederholenden Sitzungen und dann kommt sowas dabei raus. Da muss doch irgendwo einer mit Verstand dabei sein. Ich meine, früher die Senatsbaudirektoren, die uns hier Gebäude hinterlassen haben in den letzten Jahrhunderten, die haben das, glaube ich, irgendwie besser. Blankenstein und was weiß ich, wie sie alle hießen, die auch Schulen und die ganzen Markthallen gebaut haben. Die haben doch genau auf diese Infrastruktur geguckt und gesorgt und dafür gesorgt, dass die eben existiert. Aber Rainer, ich habe eine Frage. Hast du eine Einschätzung für wie lange das so investorentechnisch eigentlich geplant ist? Also ab wann das sicher... Es ist ganz unterschiedlich, aber so Zeit liegt es so bei vielleicht 20, 30 Jahren. Dann, ist ja sowieso dann hat länger, sich's es amortisiert. Und auf längere Zeit wird die Stadt gar nicht geplant. Genau. Was nach 20, 30 mit der Stadt passiert, das ist für die Leute ist es unwichtig. Ne? Und es stimmt schon, irgendwie die einzigen, die da jetzt da noch was bewirken könnten, das wäre wirklich die Stadt, die sagt, klar, wir müssen natürlich schon auch mit einer Ökonomie irgendwie mitspielen. Aber dass es da trotzdem irgendwie, es gibt andere Modelle, ne? Das sehen wir auch in Berlin, es gibt interessante Genossenschaftsmodelle, Baugruppenmodelle, Mietshäuser, Syndikat und so weiter. Aber da wurde viel zu wenig überlegt und es gab auch eigentlich keine Bürgerbeteiligung oder Bürgerrücksprache und so weiter. Ne? Das hat man so im Wettbewerbsverfahren hat man das. Es gab diese großen Diskussionsrunden und dann halt die Bürgerbeteiligung, die in den offiziellen Verfahren ist. Ja. Bebauungsplan. Man konnte sich bei den Diskussionsrunden auch einbringen, aber es war natürlich insofern sinnlos, auch wenn wir beide zum Beispiel, es gab auch ein paar andere Leute, die das gemacht haben, aber es wurde natürlich nicht sozusagen erst genommen zum Aufgreifen, weil die finanziellen Interessen, die Wirtschaft da hatte, waren ganz andere und im Endeffekt ist das durch die Veränderungen innerhalb vor 6 Jahren ungefähr begonnen hat, würde ich sagen, mit der Entwicklung sozusagen von Märkten auch nochmal anders geworden. Also es hätte auch sein können, dass ihr das alles erst in 10 Jahren weiter. Denn am Anfang hatte die CR immer große Schwierigkeiten mit der Vermarktung von den Sachen. Deshalb war das bei dem Total so, dass die dann halt selber gebaut hatten. Am Anfang wollten die alles verkaufen. Mhm. Ja. Na, und dass das dann weiterentwickelt wird. Das klappte alles nicht und dann kamen die Sachen halt, okay, machen dann selber irgendwas, versuchen dann aber dann entsprechend darüber schon genügend die Renditen reinzukriegen. Ja. Und dann hat sich die Marktsituation auch verändert und deshalb hat es auch im vergangenen Jahr hier ja auch nochmal Anpassungen gegeben waren. Ja. Ne? Und das, was gesagt worden war hier, das ganze Gelände, ehemaliges Bahngelände halt, was dann jetzt unter Quartier Heidestraße da vermarktet wird, war eben das letzte in der Reihenfolge. Perverserweise ist es allerdings das Gebiet auch, wo dann am meisten sozusagen noch Sozialaspekte hineinkommen mussten sozusagen, im Hinblick auf einen Anteil an Sozialwohnungen, der da realisiert wird. Während hier ist fast gar nichts. Hier ist nichts. Weil das vor dieser Änderung des Gesetzes, ne? Also vor dieser kooperativen Baulandentwicklung schon gemacht war. Genau. Es gab jetzt auch in den letzten 4-5 Jahren gab es so einen Bewusstseinsprozess. Das hängt auch einfach damit zusammen, dass die bemerkt haben, wir haben keinen Wohnraum mehr. Ne? Ja. Und das ist so spät, knapp, ist zu spät. Ne? Ist viel zu spät. Und das ist so auch so knapp davor passiert hier. Ne? Und jetzt plötzlich kauft ja die Stadt Grundstücke zurück, ne? Um das 4- und 5-fache. Und das ist ja wirklich tragisch. Auf der anderen Seite, Susanne steckt gerade drin in den Recherchen hier in Gebiet und so weiter, wegen Verdichtung und so weiter. Aber weil die kommen hier aus der Lehrter Straße auch direkt, wo das mit Mannquartier von der Grundgüter gebaut wurde, was ja auch schon alles verkauft ist. Also bei Eigentumswohnungen weiß ich nicht, die Mietwohnungen sind auch schon längst verkauft, ein Investor. Und was da jetzt an Mieten aufgerufen wird, das hat nichts mit in der Höhe. Ne, also. Für so Mini-Apartments mit 60 Quadratmetern. Wie viel kosten hier die Eigentumswohnungen? Ich glaube, die waren gar nicht mal so extrem teuer. Also die waren so, glaube ich, zwischen 3.000 und 4.000 Euro Quadratmeter. Aber unterschiedlich. Also das ist schon ein bisschen höher, ne? Ich habe bei 6 sagen, glaube ich. Die hier waren teurer. Die hier waren teurer in den oberen Etagen. Die waren bei 6 oder 7. Weil direkt am Wasser, ne? Also das ist nochmal eine Absteigerung. Steigert den Wert um 2. Oh, hat man, weil man mehr Mücken hat. Wasser oder nicht. Oder so, ja. Und in der Lehrter Straße auch. Da gibt es ja den ersten Bauabschnitt, wo jetzt die Häuser schon fast fertig sind. Und dann haben sie festgestellt, dass sie sich so gut verkaufen. Und da haben sie den zweiten Bauabschnitt, die sind schon weiß ich nicht wie viel, also auf jeden Fall haben sie selber gesagt in ihrem kleinen Büro, das wird teurer. Mit der gleichen schlechten Bauqualität. Ah, genau das Gleiche, genau das Gleiche. Aber ist die schlechter? Ja, das ist viel Beton. Ja. Also ich weiß jetzt von der Substanz, aber so von außen sieht es ziemlich schäbig aus. Der weiße Porsche. Ja. Oh, Gott. Genau. Das ist unsere weiße Pferde. Ich glaube, wir. Sehr gut organisiert. Das ist eine Performance. Genau. Das kriegt ihr auch ob Wally. Ich glaube, wir haben damit die Frage mal in den Raum gestellt. Ich glaube, wir werden jetzt trotzdem. Wir werden weitermachen. Wir werden weiter suchen, wo hier Kultur entsteht. Ja. Aber auch die Frage, was das alles mit Europa zu tun hat, das müssen wir beim nächsten Spaziergang machen. Eigentlich als letzte Sinneserfahrung des Tages haben wir uns gedacht, es gibt diese Skulptur hier von, ist es Barnett Newman? Bruce Naumann. Ja, okay. Andere BN. Und man kann eigentlich durch diesen... Ich nicht. Käfig, dieses Käfig durchlaufen und vielleicht ist das irgendwie, kommt man mit einem schönen emanzipierten Gefühl. Das ist auch nochmal eine Frage. Es ist schon interessant, weil es ist Kunst im öffentlichen Raum, der ist öffentlich zugänglich, das ist eine Skulptur, die man betreten kann. Es ist aber sehr merkwürdig, was es für eine Skulptur ist. Ich würde, geht mal da durch, das ist auch schon eine Erfahrung und die vielleicht auch nochmal beiträgt zu vielleicht eine bestimmte Verengung, die wir auch alle empfinden in diesem Projekt der Europa City und was man auch mal wieder mal aufmachen möchte. Ich danke euch sehr recht herzlich. Ich glaube, nachher können wir uns einfach auflösen und die verschiedenen Public Viewings antreten, die uns interessieren. Und verschiedene Mannschaften. Ich hoffe... Ich bin gespalten. Ich bin ja nur für einzelne Spieler, nicht für die Nationalität. Ich bin für Modric, aber nicht unbedingt für Kroatien. Das Ja, dann wird's schwer. Möchtest du auch einen Kontakt? Vielen Dank für euch. Ja, danke. Vielen Dank, dass ihr so viel Geduld habt. Jetzt ist es ja doch viel länger geworden. Ja. Aber wir bedanken euch recht herzlich und ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Mal. Ne? 25. August ist das nächste Mal. Vielen Dank. Und wir danken. Dankeschön. Kennst du schon den künftigen Treffpunkt? Oder so eine Woche vorher? Ja, das werden wir noch freigeben. Super. Und jetzt zum Bruce Naumann nach Hause. Wie plant ihr denn das Ergebnis sozusagen? Wie lange Zeit nehmt ihr euch, um das zusammenzuschnibbeln? Oh,